Hallo, herzlich willkommen bei der Sonderschule für Film und Fernsehen. Heute mit der wichtigen Frage, darf man 9/11 überhaupt spielen? Die Antworten finden wir mit Adam Sandler und Don Cheadle in Rain Over Me. Montag, der 11. September 2017. Hallo! Kuckuck! ich wollte gerade. Ja. Also, zwei Dinge. Erstens, ich finde, du solltest öfter die Leute willkommen heißen, weil du machst es halt wirklich sehr gut und sehr smooth. Und zweitens, das klingt alles nur so, als ob ich mich über diese fürchterliche Tragödie bei den Twin Towers lustig machen wollen. Das will ich natürlich gar nicht. Ich finde es natürlich überhaupt nicht lustig, wenn halt Leute umkommen und so. Das klingt total, von Herzen getragen. ich garantiere, aber es ist wirklich so. Gräbst dich bloß tiefer ein, Mätzchen. Nein, ich finde sowas überhaupt nicht gut und überhaupt nicht. Du hast recht, es wird nur schlimmer. Dass du dich halt gegen imaginäre Vorwürfe, du würdest das auch noch gutheißen, schon prophylaktisch zur Wehr setzt, wird nicht sehr souverän gerade. Nee. Darum lasse ich das jetzt und hoffe einfach, dass Leute mir das glauben, dass ich halt. Dass 9/11 nicht so wie Ostern und Weihnachten genau, ein Feiertag ist. Genau. Nee, ist es nicht. Wir wollten das so nie behaupten. Ja. Aber jetzt habe ich den Gedanken ins Spiel gebracht. Ja, sehr gut. Es war vielmehr eine kleine, ich würde sagen, schelmenhafte Aktion, uns eines ähnlich opportunistisch emotionalen Hooks zu bedienen wie die Macher von Rain Over Me. Du hast es erfasst, genau. Das klingt jetzt auch wieder sehr von Herzen. Nein, ich war nur abgelenkt, weil meine Brille beschlagen war. Ja. Nein, das stimmt natürlich. Also der sagen wir, dieser, sag du. Niemand bei der Sonderschule für Film und Fernsehen hat die Absicht, sich über den 11. September mit irgendwelchen Witzchen lustig zu machen. Jetzt hast du es. So, genau, nun haben wir es. War nie unsere Intention. Wir wollten auch nie den 11. September als großartiges Schenkelklopfer-Festival lancieren. Nichts läge uns ferner. Ich trinke zum Beispiel gerade Kaffee aus einer Tasse, die du sogar selber im 9/11 Memorial Hospital, dem One World Observatory gekauft hast. In der Tat. Dem Gebäude, das jetzt da steht, wo vorher die Twin Towers des World Trade Centers standen. Ich selber stand auf dem Dach vom World Trade Center und habe dort sehr energisch Liebe gemacht. Nein, ich war 1999 war ich mal mit meinem Vater da für eine Woche in New York auf Urlaub. Wir konnten es leider nicht leisten, die ganze Familie dahin mitzunehmen. Meine Mutter musste zu Hause bleiben. Da bin ich mal aufs Dach gestiegen. Es war sehr, sehr, sehr, sehr furchteinflößend. Das glaube ich. Extrem windig da. Und die hatten noch so ein Dachgerüst auf dem Dach, wo du quasi ein bisschen, also anderthalb Meter höher als das eigentliche Dach standest. Ja, ich war halt dann nur noch auf dem Empire State Building und das war schlimm genug eigentlich. Also ich meine, es war natürlich auch schön, nee, aber State es Building war nicht schön. Ich, bei beiden Malen, wo ich da umstand, fand ich sehr, sehr schön. Ich war abends da auch mal oben. Das ist tatsächlich Magic. Okay, das kann ich mir vorstellen. Nee, ich meine, es war halt auch vom Ausblick her und so war es fantastisch, aber es war sehr windig und ich krieg halt in großer Höhe schnell Angst. Da bist du furchtloser als ich. Ja, aber du hast ja so einen ganzen Käfig um das. Ja. Also zum Glück. Geländer drumherum, dass du, also selbst wenn du wolltest, ist unmöglich, da runterzufliegen. Ja, aber trotzdem, das stimmt, aber dieser Käfig macht es dann halt auch noch beklemmender, wenn man dann die ganze Zeit daran denken muss. Auf den Zuschauer, Entschuldigung. Nein, ich war fertig. In diesem Zuschauerbereich konntest du dich sogar direkt an die Scheibe setzen. Da hatten die extra so Sitzplätze, wo du dich mit der Stirn quasi an die Scheibe kleben und dann senkrecht nach unten gucken konntest. Das war super krass. Ja, das glaube ich. Über 500 Meter hohes Gebäude, glaube ich. Mhm. Ja, ich nee, 500 vorstellen. Meter nicht, aber irgendwie 300-400 Meter hoch. Schon krass. Ja, kaputt. Mhm. Never forget. Ich hätte jetzt tatsächlich auch noch mein One World Observatory T-Shirt anziehen können, das ich auch habe. Dann hätten wir noch unseren 9-11-Baum mit unseren 9-11-Kugeln. Genau. Später gibt es die 9-11-Geschenke und die 9-11-Karte. Die 9-11-Weihnachtsgans. 9-11-Gans. Oh Gott. Das warst du nun aber. Aber ich meine, ich fand das gut, was du eben halt noch gesagt hast. Dass dieses Opportunistische, das du angesprochen hast, natürlich in den Film schon eingebacken ist, den wir heute besprechen. Also es ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie, weil es ist halt ja ein Unterschied, ob man sich über ein Ereignis lustig macht oder halt irgendwie vermeintlich, etwas, dass dieses Ereignis selber halt vermeintlich auch majestätisch und würdevoll dieses Ereignis für dramatische Zwecke entfremdet. Genau. Ja. So wie Mike Binder. Mike Binder, der Regisseur von... Regisseur und einer der Nebendarsteller in seinem Werk Rain Over Me, auf Deutsch Die Liebe in mir. Auch völlig unverständlicher Titel. Ja, da können wir am besten am Ende nochmal drüber diskutieren, gerne, was das alles bedeuten soll. Ja, oh Gott, ja, gerne. Der dritterfolgloseste Happy Madison-Film, der je gemacht wurde. Okay, das wusste ich nicht. Es gibt nur zwei Happy Madison-Produktionen, die noch erfolgloser waren als Rain Over Me. Und ich hatte, als der Film anfing, auch diesen Moment gehabt, wo ich dachte, oho, das Produktionslogo kenne ich aber nicht. Madison 23? Mhm. Ist das etwa irgendwie das Fox Searchlight von Happy Madison? Ist das deren Prestige-Drama-Subdivision? Und ja, es ist. Ich glaube, ja, schon. Tatsächlich, nee, steht bei Wikipedia, dass es nur für diesen Film eine Subdivision geschaffen wurde, innerhalb von Happy Madison, diesem Juggernaut der Filmproduktion, der sich um Prestige-Dramas kümmern sollte. Das ist für die ernsten Filme. Für die 9-11s von Adam Sandler-Filmen. Von Happy Madison Productions. Hat sich nicht so gelohnt, wie gesagt. Das war der Nach eine. Nach Rain Over Me gab es keine Madison 23. Oder Mr. Madison wurde es auch manchmal bezeichnet. Lass uns das in diesen Schuhkarton packen und dann in den Kleiderschrank stellen. Ich finde es aber schon krass. Geht da keiner mehr ran. Ja, wie gesagt, die gesamte Produktionshistorie von Happy Madison Production, das sind um die 30 Filme, liest sich eigentlich komplett durchgehend wie eine Liste von relativ schweren Menschenrechtsverbrechen. Mhm. Also Bucky Larson, Born to be a Star, Kindsköpfe 2. Rob Schneider ist Animal. Oh. Deuce Bigelow. American Gigolo. Und European Gigolo. Oh, natürlich. Also deckt große Teile des Oeuvres von Rob Schneider ab. Kümmert sich jemand um seinen Freund. Wir könnten wirklich ein ganzes Jahr lang nur Happy Madison-Filme besprechen. Aber dritterfolgloseste Happy Madison-Produktion. Mhm. Mit einem Einspielergebnis von 20 Millionen. Es waren wirklich nur Bucky Larson, Born to be a Star und noch so ein anderer Film erfolgloser. Was auch bedeutet, dass Filme wie, Gott, wie hieß der? dieser Film, wo David Spade einen ehemaligen Kinderstar spielt, war erfolgreicher. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der dieser, heißt. Aber ich Animationsfilm, weiß. Wo Adam Sandler Hanukkah nachspielt. Acht verrückte Nächte. war erfolgreicher als Rain Over Me. Und Rain Over Me hat die interessante, ja genau, hier habe ich es. Dickie Roberts, former Childstar, Joe Dirt war erfolgreicher. Eight Crazy Nights, Grandma's Boy, ein Film, von dem heute keiner mehr weiß, dass er existiert, der, glaube ich, direct to Video ging. Erfolgreicher. Master of Disguise, ein Film, den ich auch gerne mal für die Sonderschule für Film und Fernsehen. Auch mit David Spade, oder? Nee, mit Dana Carvey. Einer der ganz, ganz, ganz wenigen Dana Carvey-Vehikel. Oh, erfolgreicher. Mann. Fast dreimal so erfolgreich wie Rain Over Me. Und wie gesagt, Master of Disguise hat, glaube ich, einen Tomato-Score von 0 oder 2 oder so. Ich weiß nicht, welchen Score Rain Over Me hat. 61. Oder 69. Es ist die am höchsten. Nice. Metascore-mäßig die neben Funny People am besten bewertetste Produktion von Happy Madison. Aber wirklich extrem, extrem gefloppt. Und interessant aber in dem Zusammenhang, dass der Film immer noch so ein bisschen in der Wahrnehmung existiert, im Gegensatz zu wirklich 80% von Happy Madison-Filmen, an die sich keine Sau mehr erinnert und das aus guten Gründen ist. Diese Verbindung mit dem PlayStation-Spielen, Shadow of the Colossus. Echt? Ja. Ah, okay. Ich habe Rain Over Me auch, also dass ich es überhaupt nur im Augenwinkel wahrgenommen habe, ist schon krass dafür, was der Film letzten Endes ist. Aber ich habe ihn immer im Augenwinkel wahrgenommen meiner zeitweisen beruflichen Tätigkeit im Videospielbereich und meinem grundlegenden Interesse diesem Bereich gegenüber, weil Rain Over Me immer hergezogen wurde in der Debatte, sind Videospiele Kunst? Wirklich? Ja. Immer gesagt, ja, Videospiele sind toll, weil mittlerweile ja auch selbst die Mainstream-Kunst, das große Kino, aktiv mental registriert, dass Videospiele zum Beispiel zur Traumabewältigung gut sein können. Und in diesem Film ist ja auch Adam Sandlers Figur mit einem krassen Trauma und heilt sich dann mit diesem Spiel. Quintessenz dieser ganzen Anekdote, die ich gerade erzähle, ist, keine Sau hat diesen Film geguckt. Offensichtlich nicht. Sonst würden sie so einen Scheiß nicht erzählen. Sonst würden sie, also wenn sie Videospiele mögen, wahrscheinlich die Verbindung zwischen Colossus und dem Film leugnen die ganze Zeit. Und sagen, das ist nicht passiert. Was ich dabei aber auch dachte, war, dass der Film wahrscheinlich in der deutschen Synchronfassung ein gutes Stück weit kredibiler rüberkommt als in der O-Ton-Fassung, weil Adam Sandler die ganze Zeit mit Adam Sandler-Voice spricht. Hot Therapist, like the boobies, so hot. Ja. Das ist nicht, also das ist jetzt kein Witz. Das ist kein Witz. Das ist der Film. I'm just so sad. I can't don't you let's play some PlayStation. And let's order Chinese food. Don't be such a pussy. Ja, meine Sandler ist nicht so gut. Aber ja, genau, das ist der Film. Und, Charlie, don't call me faggot. No, you're a faggot. You're a faggot. Come on, let's go see the movie. One adult and one faggot. Räumen wir's gleich aus dem Weg, ja. Ja. An einer Stelle wird der Film, und wie gesagt, es ist nahegelegt, dass der Film sich ein bisschen sehr dieser Tatsache bewusst ist, dass Adam Sandler, vertiefen wir das nachher genauer, aber eine Nebenfigur sagt an einer Stelle halt wirklich ihm ins Gesicht, ein Türsteher in so einem Punk-Club. Ja. Nennt man das so? Ich würde sagen, ja. Sagt ihm direkt ins Gesicht, zack, my ass, retard. Und es ist, wie gesagt, Indiz, Beweisstück Nummer 1, dass der Film sich absolut der Tatsache bewusst ist, dass Adam Sandler weniger einen manisch-depressiven oder schwerst-depressiven spielt, sondern eher jemanden, der nicht nur auf dem autistischen Spektrum sich befindet, sondern eigentlich ganz zurückgeblieben ist. Ja, also es ist so schwer, an das Thema ranzukommen, weil natürlich, also ja, weil vor allen Dingen noch 9-11 mit in das Ganze. Die dann auch noch 9-11 und so, weil natürlich, es ist halt so, PTSD, also das ist ein posttraumatisches Stresssyndrom, ist eine vollkommen real existierende Sache. Und Leute verhalten sich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, um halt Trauma zu bewältigen. Aber das, was Adam Sandler macht in diesem Film, das ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Wie du halt sagst, es ist halt so, es ist im Grunde nur so, als wäre er halt nicht, also der Film suggeriert halt ein bisschen, dass er praktisch stehen geblieben ist. Nicht stehen geblieben, regressiert. Zurück, genau, aber er ist so weit regressiert, dass er im Grunde genommen ist halt... 12. Ja, erst genau, ich wollte 12. Genau das Alter wollte ich ungefähr sagen. Und der Punkt ist halt, dass Adam Sandler, es gibt ja tatsächlich erfolgreichere Dramafilme mit Adam Sandler. Wie einen, also, ja, einen Film. Ja, Punch Drunk Love und... Okay, ja. Funny People kenne ich nicht, aber... Stimmt, den können wir nicht. Also ich auch glaube halt auch, dass Funny People nicht dieselbe Kragenweite ist wie Punch Drunk Love. Ich meine nur, dass halt diese... Judd Apatow ist nicht P.T. Anderson, der gute Anderson. Der andere ist immer noch der Event Horizon Anderson. Also. Aber er ist auch der... aber auch der Mortal Kombat und Resident Evil Anderson. Das stimmt, ja. Ja, weiß ich nicht, ob er jetzt irgendwie so... Milchsteak. Na, egal. Nein, ich meine nur, dass halt so dieses, also dieser Adam Sandler, dieser beschädigte kleine Bub, ist halt eine Sache, die funktionieren kann im richtigen Rahmen. Es gibt, glaube ich, auch so frühe Komödien von ihm, wo das durchaus auch funktioniert. Aber halt, wie gesagt, Rain of Glory. Ich finde sowohl Happy Gilmore als auch Billy Madison super. Ich kann nichts dazu sagen, weil ich tatsächlich beide Filme nicht gut in Erinnerung habe und Aber ich stimme dir zu, dass es gibt halt einen Rahmen, in dem halt diese Nummer von ihm halt funktioniert und halt gut aufgehoben ist. Ja. Aber hier hast du natürlich, welchen Film von Adam Sandler kenne ich denn? Ich kenne Little Nicky. Hat seine Stärken dafür, dass er eigentlich also konzeptionell grundverkorkstes etwas ist, das auch aber trotzdem immer noch Gewinn abgeworfen hat, komischerweise. Ja, okay. 100 Millionen Budget und 100 Millionen Einspielergebnis so ungefähr. Aber nee, ich meine, diese frühen Komödien, da passt es halt ein bisschen, aber natürlich Rain Over Me. Aber Little Nicky ist tatsächlich schon sehr, sehr off. Also da muss man schon Liebhaber sein, um da seine Freude dran zu finden, so ähnlich wie bei Big Daddy. Ja, ist halt auch jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme oder so. Aber halt... das wäre krass. Ja, meine Lieblingsfilme, Der Pate, The Shining und Little Nicky. Two's Bigelow, European Gigolo. Genau. Übrigens, das war halt auch toll. Ich fand es halt auch sehr, sehr witzig und bezeichnet, als wir, du hattest ja diesen Artikel. Stell dir mal vor, du hättest so einen Armand-White-Filmgeschmack. Naja, wenn ich Armand White wäre oder jemand, der den Geschmack hat, wäre ich ja glücklich damit. Also würde ich mich ja freuen, würde sagen, yeah, nee, Jack and Jill. Armand White ist einfach ziemlich bekloppt und so ein Contrarian. Also Armand White ist ein Filmkritiker, der sehr bekannt dafür ist, dass er einmal alle Filme liebt, die alle hassen und alle Filme hasst, die alle lieben. Achso, aber noch kurz zu Ende erzählt, du hattest ja diesen Twitter-Teaser gepostet mit Adam Sandler himself. Ich habe zum Tweet gegriffen. Du hast zum Tweet gegriffen, genau. Und dann haben Leute angefangen, hallo liebe Hörer, und dann haben halt Leute angefangen zu warten. Ich find's halt so cool, dass Leute halt auch sich dann freuen und so. Was für ein Film wir machen von Adam Sandler. Und jeder einzelne von diesen Vorschlägen war halt schlimmer als der andere. Ja. Und ich meine schlimm im Sinne von, jeder dieser Filme könnte es sein. Weil die das wirklich alle... genauso gut Pixels sein können. Ja. Oder Grown-Ups. Oder. Wir haben euch 9/11 versprochen und es ist tatsächlich alles auch innerhalb, also weitestgehend in dieser Matrix drin. Pixels wäre zum Beispiel ein Katastrophenfilm gewesen, in dem das ist richtig. New York von Pixels bedroht wird. Und dann muss Präsident Kevin James es richten. Ja. Oh mein Gott, ey. Allahu Akbar. Von Pac-Man. Zitat Pac-Man. Aha. Ja. Was schade ist, weil Pixels war ein Film, wo ich den Trailer tatsächlich mochte. Echt? Ich fand es lustig mit dem Creator von Pac-Man. Und... Aber Peter es ist halt. Dinklage sah schon so schlimm aus. Er sah recht schlimm aus. Diese typische Happy Madison-Entwürdigung von diesen Darstellern. Steve Buscemi hätte bestimmt wieder irgendwas Ekelhaftes in dem Film gemacht. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich tut er es. Also weiß man nicht. Oh, wir haben The Ridiculous Six gesehen. Auch einer dieser Momente war, wo wir zusammen saßen und dachten, eigentlich wir regen uns da jetzt beide so dermaßen drüber auf. Eigentlich müsste man dieses Aufregen mal aufnehmen und ins Internet stellen. The Ridiculous Six war unfassbar scheiße. Das war schon Der hat auch tatsächlich einen Tomato-Score von knapp 0. Zu Recht. Also völlig zu Recht. Meinst du, diese 69% für Rain Over Me ist der 9/11-Bump? Ja. Ja, ne? Dieses so, oh, das ist ein wichtiges Thema und wir können da jetzt nicht so... Viele dachten wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, der Film kam 2007 raus. Die Wunden waren noch, sind bis heute ja noch nicht verheilt. Damals waren sie noch frischer. Ja. Und man war wahrscheinlich einfach nur erleichtert, dass es nicht so terrible war, wie viele Leute befürchtet haben, als sie gesehen haben, dass Adam Sandler eine der zwei Hauptrollen in diesem Film spielt. Und dazu muss man sagen, ich habe mich auch ganz toll vorbereitet für heute, extra die IMDb Tribune gelesen. Ja, sehr gut. Und unser wichtigstes Organ. Adam Sandler war überraschenderweise nicht die erste Wahl für die Rolle. Die erste Wahl für die Rolle, und Mike Binder hatte sie im Kopf mit diesem Darsteller geschrieben, war Tom Cruise. Okay. Tom Cruise hätte der 9/11 Retard werden können, wurde es aber nicht. Und da hat selbst Tom Cruise gesagt so, nein. Ja. Weil, warum sollte er auch nicht? Also das überrascht mich tatsächlich, aber weil ich tatsächlich dachte, das wäre tatsächlich so ein Sandler-Vehikel. Mike, so dieses, Hulk Xenu, aber fuck that shit. Nope. Hard pass. Mhm. Zweite Wahl für die Rolle, die am Ende an Adam Sandler ging. Brad Pitt. Oh Mann, ey. IMDb Tribune. Aber seriously, stellen Sie sich das mal vor. Ja, nee, es ist überhaupt, also das ist verrückt und unfassbar arrogant anzunehmen, dass diese beiden Typen dieses Drehbuch lesen und sagen so... Josh Clooney und Tom Hanks haben die Rolle auch abgelehnt, aber ey... Tom Hanks hat die Rolle abgelehnt. Nein, das war Spaß. Aber es sind halt so delusional Regionen. So, nee, wirklich. Okay, das ist halt nur die zweite Hauptrolle. Das ist nicht die eigentliche Hauptrolle in dem Film. Mhm. Aber ich möchte, dass der bekannteste Schauspieler auf dem Planeten sie spielt. Mhm. Absolut. Natürlich, das ist kein Problem in diesem 20 Millionen Euro. Der wollte da wahrscheinlich wirklich diesen Vanilla Sky Shit Effekt evozieren. Oder ich weiß es nicht, wie viel Limitless man sich reingepfiffen haben muss. Um genug Limitless. Ja. Mhm. Es ist dann am Ende bei Adam Sandler gelandet. Und Adam Sandler, der übrigens, ganz interessant, es ist ja auch unser erster Adam Sandler-Film, deswegen können das wir stimmt, auch ein bisschen... Das stimmt, ja. Herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen in einem erlesenen Kreis, Adam Sandler. Mhm. Adam Sandler ist in der Branche bekannt dafür, unglaublich loyal und großzügig zu sein. Mhm. Er hat ja auch so seine Clique und so. Als menschlich unglaublich integer. Mhm. Verschrien jetzt, im positiven Sinne. Kümmert sich um wirklich den allerletzten Penner. Also Norm Macdonald wird wahrscheinlich immer irgendjemanden haben, bei dem er Geld verdienen kann, einfach für so 5-sekündige Bitparts in allen erdenklichen Happy Metals. Ich war erstaunt, dass Norm Macdonald nicht in Rain Over Me vorkam. Ja, wahrscheinlich bestimmt geschnitten. Wenn du einmal bei dem auf der Gehaltsliste stehst, wird er immer irgendwie noch eine Drehbuch Dialogzeile für dich haben, die du aufsagen kannst und dafür dann Screen Actors Guild Tarif einstreichen kannst. Ich meine, es ist ein schöner Zug. Das ist cool, ein schöner Zug. Also klar. Das Ding ist halt nur, die Filme, die dabei entstehen, sind weit jenseits der Schmerzgrenze. Problem. Denk einfach nur, jedes Mal, wenn du Probleme damit hast, das einzuordnen und zu kategorisieren, denk einfach an Ridiculous Six zurück. Und wie Steve Buscemi dann so proktologische, so hier so, wie nennt man das? Prostata-Untersuchungen macht und sich danach in den Finger ableckt und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, Steve Buscemi ist wirklich fearless als Schauspieler. Nee, das Schlimmste an Ridiculous Six ist halt tatsächlich, ich finde wirklich, war wie langweilig der war und wie faul. Das kommt noch dazu. Also, ja. Der ist noch nicht mal auf dem Level, dass ich mich richtig darüber aufregen konnte, weil es ist einfach nur lazy. Es ist einfach nur so. Ja, okay, ist halt, jemand macht einen Witz darüber, über Esel und ficken, und natürlich. Und so, ja, aber irgendwer hat Sex mit einem Esel, okay, gut. Klar, entweder natürlich. Rob Schneider oder Taylor Lautner. Ich glaube, es ist Taylor Lautner. Ja, ich glaube, Taylor Lautner fornikiert entweder mit einem Esel oder wird von einem Esel fornikiert. Er hat Sex mit einem Esel, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Aber das ist halt, das lässt natürlich mal mein Rage-Meter so richtig in die Höhe schnellen. Weil es ja, halt so, denk immer an Ridiculous Six, wenn du an diesen Film denkst, es ist ein weitestgehend, das Geld kommt aus denselben Kanälen wie bei Ridiculous Six. Hm. Der administrative Apparat ist derselbe wie bei Ridiculous Six. Mhm. Adam Sandler hat sich selber den Part gegeben, wie in Ridiculous Six. Stimmt, wenn er selber der Produzent ist, wieso musste er denn, wahrscheinlich, weil er gesagt hat, ja, kein anderer macht mal ich halt. Na, es kann auch durchaus sein, dass halt also auch jemand wie Adam Sandler halt Ambitionen hat, so, I'm gonna make an Oscar-bait movie, Ja, also so halt so, dass man halt Bock hat auf sowas Respektables. So, also. Das Ding ist, Adam Sandler hat die Rolle abgelehnt. Ach so. Von ihm selber. Auf jeden Fall wollte er das erst nicht spielen. Hat okay. Gesagt, ich kann das, ich traue mir das nicht zu, das ist zu viel. Mhm. Und dann hat er das, hat er wahrscheinlich gehört, dass sowohl Tom Cruise als auch Brad Pitt die Rolle abgelehnt haben. Mhm. Und dann hat er sich das wahrscheinlich noch überlegt. Ich weiß nicht genau, also gerade dadurch, dass es ja aus Wikipedia und IMDb gesourced ist und einfach die Entscheidungsgefälle eben der Gestalt sind, dass Happy Madison den Film ja produziert hat und es ja dann im Endeffekt nur darum gegangen sein kann, wer denn jetzt auf wessen Gehaltsliste steht und völlig illusorische Castingwünsche bestanden. Wie viel ist davon jetzt Selbstmythologisierung und ja, einfach stimmt, so klappern, ja, das zum Geschäft gehört und wie viel davon ist jetzt wirklich hilfreich dabei, die Genese dieses Films zu kategorisieren. Mhm. Aber laut der Legende, die von den Machern um diesen Film herumgestrickt wurde, um ihn interessanter erscheinen zu lassen, hat Adam Sandler den Part zuerst abgelehnt. Dann gesehen, okay, irgendwer muss den spielen. Und es selber gemacht. Don Cheadles Part. Der eigentliche Hauptdarsteller. Also ja, aber wo ich halt das Gefühl habe, dass er eigentlich nicht der Hauptdarsteller war in früheren Fassungen oder ja, weil seine Rolle einfach so eine Nebenrolle ist, die aber einfach von dem Raum, den sie einnimmt, die Hauptrolle des Films ist. Hm. Nee, ich muss echt. Nee, also jedenfalls Don Cheadles Rolle wurde zuerst mit Javier Bardem besetzt. Oh Mann. Also entschuldige, viel zu. Ich meine, gut, Don Cheadle ist auch ein guter Schauspieler. Aber das ist ja wirklich so dieses Oscar-nominierte Heavy Set. Aber weil Tom Cruise und Brad Pitt aus irgendwelchen Gründen verhindert waren, hat sich dann die Produktionszeit so sehr verzögert, dass Javier Bardem auch keine Zeit mehr hatte. Und dann Glück musste Don Cheadle halt besetzt werden. Aber vorher hatte Javier Bardem gesagt, hey, Mike Binder, guck dir doch mal diesen Adam Sandler an, der war in Punch Drunk Love total gut. Mhm. Wo ich, wie gesagt, das muss man jetzt alles dabei im Hinterkopf behalten, dass der Film von Adam Sandlers Produktionsfirma verwirklicht wurde. Ich weiß auch nicht. Aber das ist das, was bei IMDb Tribune steht. Und ich wollte einmal wenigstens den Eindruck erwecken. Ich den Film vor 2 Tagen gesehen, und wie gesagt, ich hatte eine gewisse Obsession, den Film zu machen. Mhm. Aber er hat mich tatsächlich runtergezogen, als wir den geguckt haben. Das stimmt. Also auch an Sachen, die nichts mit dem Film zu tun haben. Aber wir hatten ihn am Samstag geguckt und er ist sehr lang. Mhm, erst, ja. Auch wieder 2 Stunden. Mhm. Puh. Und die 2 Stunden fühlen sich auch wie 2 Stunden an. Das ist einer der wenigen Filme, wo wir zwischendurch Pause gemacht haben, um mehr Kaffee zu kochen. Ja. Weil wir wirklich welchen brauchten. Ja, wir haben den nachmittags gekocht. Wir haben irgendwie keine Ahnung, kurz vor 3 angefangen. Mhm. Und waren um 5:30 immer noch nicht durch. Mhm. Und zwischendurch immer Pause gemacht. Smoothies hat's. Also wir brauchten definitiv mehr Koffein. Dabei muss ich sagen, Rain Over Me ist halt schon für uns, also ist halt eins meiner, also ein von mir sehr gemochtes Genre für diesen Podcast, nämlich das missglückte Prestige-Drama, so ja, wie Folge 3 von uns Tittos. Ja. Es gibt halt nichts Verblüffenderes und Seltsameres, so irgendwie ein schlechter Horrorfilm ist ein schlechter Horrorfilm. Schlechte Komödie ist eine schlechte Komödie. Ein schlechtes Prestige-Drama, wo Leute so richtig was vorhatten, was auch immer es war, ist halt so eine Liga für sich für mich. Und auch eine Art von Film, die oft unterschlagen wird. Ja. Also grundsätzlich sind ja so Prestige-Dramas Sachen, die ohnehin Leute nicht gerne gucken. Das stimmt. Und deswegen halt auch nicht weiter diskutiert werden oder so, wenn sie scheitern. Ich kann es halt da möchte am liebsten gar keiner mehr daran erinnert werden, dass es diesen Film mal gab. So, als würde man sich dafür schämen, dass das alles mal existierte. Oder es ist Crash und kriegt einen Oscar und so. Ja, aber bei Crash ist es dasselbe Phänomen. Kein Mensch redet heute noch gerne positiv über Crash. Das stimmt. Weil der Film halt Rotze ist. Ich finde auf profunden, ethisch wirklich sehr, sehr banal konstruierten Missverständnissen und wirklich White Privilege in einer seiner schwer erträglichsten Formen versucht, Rassismus auseinanderzudröseln. Zu lösen. Ja, ja, klar. Ja. We solved racism. Ja, und das ist so dermaßen transparent. Ein Klopfen auf die eigene Schulter von Hollywood. Dass einem dabei ganz anders wird. Ich finde es halt interessant, weil ich habe halt früher, also gerade in der Zeit, wo sich mein Filmgeschmack so rausgebildet hat und so, mega viele von diesen Prestige-Dramen gesehen, weil die liefen dann ja auch immer im Programmkino und so. Und ich bin heute überzeugt, ziemlich viele davon waren scheiße. Ja. Aber man hat immer diese, dieser Film ist gut. Er ist wichtig, er hat eine Botschaft. Es geht vage um halt irgendwie irgendeine Katastrophe oder irgendein unangenehmes Thema. Und deswegen ist das gut, egal wie es halt behandelt wird. So. Und einige davon, ja, mal sehen, ob wir die zu denen vielleicht auch noch kommen. Also Rain Over Me habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, aber es ist genau diese Kategorie. Und zum letzten Mal. Davon kann man ausgehen. Weiß ich nicht, doch noch irgendwann nochmal von Filmkritikern gekidnappt werde und irgendwie mit aufgeklebten Augen irgendwie gefesselt werde oder so. Sehe ich das auch nicht. Die Frage ist, da der Film zu lang ist, wollen wir in die Plot-Synopsis einsteigen? Ob wir es wollen oder nicht, an irgendeinem Punkt müssen wir es. Der Film fängt damit an, wie wir sehen, wie Adam Sandler auf seinem Motorscooter, und das auch eine der irrelevantesten Informationen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das fand ich aber so geil, dass es sich trotzdem auf der IMDb wiedergefunden hat, in der Trivia-Section. Das muss ich wörtlich zitieren, weil es halt einfach so wundervoll auch sprachlich ist. Did you know? Yeah. The Scooter, also dieser Motorroller, auf dem er rumfährt, so eine Art Kickboard mit einem Rasenmähermotor unten dran. Wir nennen ihn halt Scooter. Du hast ihn wie Booster auch mal genannt. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall, dieser Kollege da in der Trivia-Section der IMDb geht so dergestalt darauf ein. The scooter itself is just powerful enough to make it technically illegal in New York City, which permits electric scooters, but has banned engine-powered ones like Charlie's. He's a bit of an outlaw. Oh. Isn't he? Ja, auf jeden Fall zu den fast titelgebenden Song Let Your Love Rain Over Me von The Who. Das ist, was du mir sagen musstest. Ich kann das jetzt Adam Sandula auf seinem Motorroller durch ihn. Das ist ein sehr zärtlicher Beginn davon, wie er so ganz traurig durch New York brettert mit seinem Scooter. B-Roll-Footage von ihm. Er wird das sehr oft noch machen. Ja. Und vielleicht zum Einstieg kann ich gleich auf was eingehen, was du gesagt hattest, nämlich die Vorstellung, dass eventuell die Rolle von Don Cheadle, also der Charakter von Don Cheadle, ich habe immer noch Dr. Cheadle geschrieben, nicht gedacht war als die Hauptfigur. Und ich kann halt nachvollziehen, warum du das denkst, weil es letztendlich um Sandler sein Trauma geht. Aber ich finde, er ist gerade für so einen leicht egozentrischen Regisseur / Autor wahrscheinlich eine sehr typische männliche Hauptfigur, weil er ist halt dieser Typ. Don Cheadle spielt halt einen Zahnarzt, der halt offensichtlich halt, er hat halt eine Frau, er hat zwei Kinder, eine schöne Wohnung, er hat eine gut gehende Zahnarztpraxis. Und die Wohnung sieht so, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es kommt gar nicht mehr dazu. Die Wohnung hat so einen fürchterlichen, katalogmäßig zusammengeschobenen Look. Das Mobiliar sieht völlig durcheinander aus und stilistisch all over the place. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Das würde halt auch irgendwie erklären, also ich wollte es dem Film, also ich habe halt versucht, die Wohnungseinrichtung irgendwie natürlich auch der Figur zuzuordnen und dessen Ethnie, das gehört ja auch zu unveränderlich dazu, und ich fand es eigentlich positiv, dass der Film nie irgendwie aufgegriffen hat, dass Don Cheadle schwarz ist und dass seine Familie schwarz ist und so. Ich glaube aber, das war gar keine Absicht, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass die Rolle eigentlich sowieso ein Weißer sein sollte, also Javier Bardem. Ich finde es trotzdem okay, weil das ist dann dieses Race-Blind-Casting, was in Ordnung ist, aber... Ja, jein. Also ich denke halt nur, es sollte dann Race-Blind werden, weil Don Cheadle halt schwarz ist. Aber dass gar nicht darauf eingegangen wird, ist bemerkenswert. Also fand ich zumindest bemerkenswert. Es kam, glaube ich, eher daher, dass, wie gesagt, gar kein ethnischer Aspekt in dem Skript drin war. Ja, aber das finde ich halt auch, also ich kann mir sogar vorstellen, okay, nee, ja eben, finde ich total in Ordnung. Ich denke halt nur nicht, dass es ein bewusster Move war, weil, wie gesagt, halt auch die Einrichtung von deren Wohnung so, also es wird ja auch, also auf der Ebene der Musik spielt eine wichtige Rolle in dem Film, wird halt auf diesen Unterschied eingegangen, aber sonst an gar keiner Stelle. Das, ja. Also ich... mir ist halt, also ich kann halt nicht sagen, dass mir zu der Wohnung viel eingefallen wäre. Es ist halt nur tatsächlich so, alle Szenen, die bei Don Cheadle zu Hause spielen, sieht sind aus wie so ein halt... YouTube-Set. Okay, habe ich... kann sein. Also nee, ich kann das halt, also ich achte ganz wenig auf sowas. Ich finde es aber auch immer gut, wenn sowas halt dann betont wird, irgendwie von dir oder so, weil mir würde es halt nie auffallen. Ja, es ist halt in dem Zusammenhang interessant, als dass, wie gesagt, die Wohnung, in der Adam Sandler wiederum lebt, sehr, sehr stark charakteristisch ihn widerspiegelt. Das stimmt. Da also kann man, kommt man nicht drum rum, es zu bemerken. Charakterisierend ihn widerspiegelt. Ich dachte halt irgendwie, John Cheadles Leben sollte einfach so dieses perfekt leblose bürgerliche Erfolgsleben sein und die Wohnung war auch so, aber keine Ahnung. Aber das könnte ich zum Beispiel nicht anhand der Wohnung sagen. Wüsste ich nicht. Also dafür sieht es halt einfach zu wirr aus. Interessant. aber es ist tatsächlich so, er ist halt dieser, er ist ein erfolgreicher Zahnarzt, er hat Jada Pinkett Smith, ist seine Ehefrau, hat zwei Kinder, zwei Töchter, aber er hat das Problem, dass so viele Protagonisten haben, er leidet an Ennui und er kann seine Frau nicht ausstehen. Und das sind halt so die Dinge, die ihn umtreiben. Und dazu kommt halt noch, dass in seiner Zahnarztpraxis, wo er mit seiner Zahnarzthelferin arbeitet, die Sprechstundenhilfe arbeitet, die leider wirklich wiederum das Abziehbild von so einer sassy Black Woman ist. Also sie ist immer alle Leute am Runtermachen und beleidigen und immer Kess und immer genervt. Immer genervt, oh, nee, immer schroff. Ich muss arbeiten, kein Bock drauf. Und sie zieht ihn immer auf, weil er ist halt offensichtlich auch der Schwarm von irgendwie viele seiner Patientinnen. Also viele seiner Patientinnen sind dann auch in Dr. Cheadle verknallt. Und es beginnt dann auch damit, dass wir ihn in seiner Praxis sehen und es marschiert, kommt so eine sehr gut aussehende Patientin bei ihm rein marschiert und will ihn offensichtlich anmachen. Ja, geht und ihm fast direkt in den Billemann. Das macht sie erst beim zweiten Versuch, glaube ich. Sie will sie will halt praktisch schon. Also sie, wenn sie könnte, würde sie halt ihm sofort an ihm seinen Pillermann gehen. Ja. Und fährt dann von der Arbeit nach Hause und auf dem Nachhauseweg sieht er halt Adam Sandula auf seinem Motorroller weg durch die Gegend brausen. Das ist die eine Sache, die versucht ihm hinterher zu laufen, aber Adam Sandler hat ein iPod auf mit dicken Bose Noise Cancelling Headphones. Mhm. Dass der noch nicht tot ist, ja. Aber offensichtlich ist ja auch, wenn man der IMDb glauben darf, erstaunlich, dass er noch nicht verhaftet wurde, dieser Outlaw. Mhm. Beides übrigens Themen, die auch noch zurückkommen in dem Film. Also genau, Dr. Cheadle möchte dann auch Kontakt mit ihm aufnehmen und ich muss sagen, zeigt halt dafür, dass es halt einfach ein alter College-Kumpel von ihm ist, eine ziemlich heftige Reaktion, weil er halt mitten in so einem Ampelstau halt aus seinem Auto rausspringt und mit wedelnden Armen über die Kreuzung rennt. Sieht so aus, als hätte er gerade den Weihnachtsmann gesehen. Höchstpersönlich, genau. Und wie sich dann auch später beim Abendbrot, beim sehr leblosen Abendbrot, diese klassische leblose Abendessenszene mit der Familie, wo ein bisschen so der Ofen aus ist schon, sich herausstellt, ist, dass Don Cheadle ihm sein alter College-Kumpel ist halt der Adam Sandler. Und die beiden haben halt lange keinen Kontakt mehr. Und was Don Cheadle aber weiß, ist halt, dass der Adam Sandler halt seine ganze Familie, Frau, Kinder und Hund, am Tag vom 11. September halt verloren hat bei den 11. September-Anschlägen. Ja. Und zwar, Familie weil... wurde geowned von Mohammed Atta, die Felix Biedermann von Chapo Trap aus ist. Yep. Und das ist immer noch die beste, es ist immer noch die beste Formulierung für das, weil sie saßen halt auch in dem Flugzeug. Also es ist halt nicht die Geschichte... Aber wir kriegen diese Szene. Ja, natürlich, die kommt später. Ja. Und ich dachte nur, vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass Don Cheadle halt sich so sehr für ihn interessiert am Anfang, weil er denkt so, oh Mensch, dem ist ja gerade schon was Schlimmes passiert oder so. Es ist nicht ganz klar. Aber alle wissen halt schon über die traurige Geschichte von Adam Sandler Bescheid. Ja. am nächsten Tag, ich habe nämlich auch halt noch, ich möchte auch noch was dazu sagen, aber ich glaube, das machen wir später. Nee, das später. Ich versuche dran zu denken. Am nächsten Tag macht Dr. Schiedl eine Sache, die er offensichtlich häufiger macht, weil nämlich bei ihm im Haus, also bei ihm im Ärztehaus, wo seine Zahnarztpraxis auch ist, arbeitet auch die schöne Liv Tyler als Therapeutin, als Psychotherapeutin. Und was er offensichtlich macht, ist, dass er sie nach ihrem Feierabend vor der Tür abfängt, damit er halt zwischen seinem Auto und der Tür so Blitztherapie mit ihr machen kann. Und sie sagt ihm auch irgendwie so, oh, mach das nicht schon wieder, ich finde es ganz schön scheiße, dass du es machst und so, aber er macht das halt. Hey, New York, Streetwalk Therapy. I'm walking here, eh? Nee, aber auf jeden Fall, was Don Cheadle aber umtreibt, ist halt tatsächlich jetzt nicht irgendwelcher Sandler-Kram erstmal, sondern dass er halt in seinem Eheleben unzufrieden ist und er sagt ihr halt, dass irgendwie seine Frau ihm nicht erlaubt, Hobbys zu haben oder Zeit für sich oder sowas und ob das denn okay ist. Und Liv Tyler sagt dann halt, Alter, ich bin auf dem Weg zu meinem Auto, was soll das? Sagt ihm halt auch, dass er sich einen Therapeuten suchen sollte, aber halt, dass sie das halt nicht immer hier so auf dem Parkplatz machen sollen und so. Aber man merkt, also Dr. Cheadle hadert mit seinem Eheleben. Auch interessant, wie uncharakteristisch sexlos Liv Tyler den Großteil des Films über inszeniert wird. Er sieht sehr zurückhaltend und scheu, so als also Person. Fast alle Frauen haben so, ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst, aber wie gesagt, wir haben es hier mit einem Autorenfilmer zu tun, sehr, sehr frigide inszeniert werden. Also sowohl Liv Tyler als auch Jada Pinkett Smith wirken halt so wie so sehr, recht kühl, ja. Lehrerin an einer Mädchenschule oder so. Also sehr, sehr zugeknöpft und wie gesagt, fast androgyn. Ja, bei Jada Pinkett Smith ist es vor allem sehr ausgeprägt, weil es, wie gesagt, halt oft, also in jeder Szene, wo sie auftritt, geht es halt nur darum, dass die Ehe zwischen den beiden nicht mehr funktioniert. Ja. Und in jeder Szene ist sie auch tatsächlich nur diese kühle, muss man halt sagen, oft nörgelnde Frau. Also die nächste Szene, die auch nach dieser Szene mit Liv Tyler kommt, ist nämlich auch schon gleich, wo Don Cheadle und Jada Pinkett Smith zusammen halt abends ein Puzzle machen. Ja. Und es ist halt auch so extrem. Das ist sogar ein original Ravensburger Puzzle, finde ich auch geil. Ja, es ist halt, machen gute Puzzles, ne? Machen gute Puzzles. Also ein sehr großes Puzzle auch. Ja. Und das allein, das ist halt auch schon so, also jede Interaktion zwischen beiden ist halt auch dieses so manieriert und sexlos. Sexlos, ja. Also einfach sexlos, ja, genau. Dezidiert sexlos. Ja. Und ich frage mich, Jada Pinkett Smith sieht jetzt wirklich nicht aus wie so ein Pferd. Ist auch eine schöne Frau, also ja. Unglaublich attraktive Frau. Und ja. Liv Tyler ist eine der bestaussehendsten Schauspielerin Hollywoods. Beides sehr schöne Schauspielerinnen, ja. Die halt nicht, die auch mehr nicht, spielen nicht, können. Ja, und vor allen Dingen auch schon oft genug in ihrer Körperlichkeit inszeniert wurden. Und da halt, also man fragt sich ja wirklich so, warum, was ist halt passiert, dass Don Cheadle, der jetzt auch irgendwie nicht so aussieht, als wäre er jetzt irgendwie aus der... Von dem Bus überfahren worden? Nein, halt, tut er nicht. Als hätte er irgendwie eine Schaufel für die Fresse gekriegt oder so. Dass die nicht... Also, dass das irgendwie eingeschlafen ist. Ich meine, natürlich kann es jedem passieren, aber... Eben, also, es ist halt, es wird einem tatsächlich... Es wird nicht kontextualisiert, nee, warum das halt keine Rolle mehr spielt, warum da auch nicht irgendwie mehr probiert wird. Es wird, also wir als Zuschauer müssen halt annehmen, dass Sexual Healing keine Option ist. Also der Ofen ist einfach aus in dieser Beziehung. Aber du hast recht, es wird halt tatsächlich nie kontextualisiert. Weil man sieht sie dann halt... Aber auf der Metaebene ist es halt umso stärker präsent, finde ich. Hm. Also gerade durch dieses Ungesagte, das ist halt mit dem Eros los. Nee, ich meine, du hast recht. Also es viele Sachen, die Don Cheadle halt sich wünscht, sind halt komplett it-getrieben. Und diese Frau, die bei Don Cheadle auch in die Praxis kommt, ist wiederum, selbst in dieser ersten Szene, wo sie ja noch keine fiese Matenten macht, liegt sie ja schon in diesem Zahnarztstuhl und macht Mundbewegungen, als würde sie... Sie ist super horny von der ersten Minute an, natürlich. Fellatio machen. Das ist sehr holprig, da hier gesagt. Also den Fellatio machen, genau. Also den Fellatio kommen machen. Wir nochmal drauf zurück. Zum Fellatio. Aber auf jeden Fall hat man halt auch schon in dieser Puzzle-Szene eben das Gefühl, genau, also irgendwie so romantisch, sexuell läuft gar nichts mehr. Und ich habe mich auch gefragt, zwingt seine Frau ihn abends Puzzle zu machen? Ich weiß es halt nicht. Es hat so ein bisschen was Zwanghaftes. Und Don Cheadle verabschiedet, nutzt auch die Gelegenheit, seine Tochter irgendwo hinfahren zu müssen, sehr, sehr dankend, genau, sich von dieser Puzzelei abzuseilen. Ja. Und da denkt man natürlich schon, okay, können die beiden nicht einfach darüber reden, dass... Ja, dass ihm das keinen Bock macht. Ja, oder was auch immer, genau. Ja, sollen uns mal irgendwie eine Nintendo Wii kaufen, vielleicht bringt das ja Bock. Ja. So, reiche Leute haben extrem viele Optionen, wie sie ihre Freizeit... Sie sind nicht auf Puzzles angewiesen. Und, aber was ich interessant fand, gerade anhand dieser Puzzle-Szene, Megan Mullally und Nick Offerman sind sehr, sehr öffentlich darüber, wie dermaßen viel sie miteinander bohnern, als auch dafür, dass sie gerne zusammen Puzzles machen. In der Sache selber ist ja auch nichts verkehrt. Also Megan Mullally ist nichts verkehrt. Und Nick Offerman twittern halt auch so Fotos von sich, wie sie so ein riesiges Puzzle gelöst haben. Oh. Und haben dann auch erzählt, ja, wenn wir mit dem Puzzle fertig sind, machen wir das wieder zusammen und packen es in den Karton und fangen das nächste Puzzle an. Super. Nein, ich also, meine, es ist ja nicht so, dass das als einen sehr, sehr Spaß wichtigen, machen kann. Sowohl Nick Offerman als auch Megan Mullally, also Ron Swanson, der Darsteller von Ron Swanson aus Parks and Recreation und die Darstellerin von dieser Karen aus Will and Grace. Ich glaube Karen, egal. Ja, egal. Übrigens jetzt ja auch neu gestartet. Ja. Das Reboot, das Dark and Gritty Reboot von Will and Grace. Haben das als integralen Teil ihrer Beziehung bezeichnet, sodass sie dann halt miteinander still sein und so eine konzentrierte gemeinsame Arbeit machen können. Und davon ab halt aber immer noch tierisch hier so Knickknack mal. Ja, nee, also das ist ja auch, aber ich meine, Rain Over Mean zeigt natürlich absichtlich eine Beziehung, Rain die im Sterben. zeigt natürlich absichtlich eine Beziehung, die halt im Sterben begriffen ist. Warum auch immer das so ist, vielleicht einfach ja, Life got in the way, wer weiß es schon. Ja, aber dass sich der Film dafür halt überhaupt nicht interessiert, ist ja auch schon an sich bemerkenswert. Ich würde halt sagen, der Film nimmt es einfach als gegeben an, dass es halt passieren kann. Und es stimmt ja auch. Also gerade wenn man so einer bürgerlichen Routine einrastet. Halt trotzdem, und, das macht den Film ja auch so kacke, dass er nicht weiß, was sein Hauptthema ist. Das stimmt. Und in den ersten zwei Akten des Films, also graduell shiftet das Thema des Films von der Familie von Dr. Cheadle zu Adam Sandler. Aber der Film dauert 2 Stunden lang. Dieser Shift ist sehr, sehr langsam und ein Großteil des Films wird einfach von dem häuslichen Drama, das Don Cheadle mit seiner Frau hat, in Beschlag genommen. Aber ich denke, weil er es nicht will und es nicht kann, nicht erzählen will und nicht erzählen kann, was diese Beziehung jetzt im Endeffekt so scheiße macht, kommt dieses 9-11-Gedönse sowohl dem Autor als auch dem Regisseur sehr, sehr gelegen, sich mehr damit zu beschäftigen, als sich ernsthaft mit diesem Ehedrama auseinanderzusetzen. Ja, das stimmt auch. Es ist halt, aber es, und im Grunde ist es eine Parallele zu Don Cheadle, der, wie sich dann herausstellt, sich auch lieber mit Adam Sandler befasst als mit seiner Ehe. Aber man fragt sich dann halt, warum. Also genau. Don Cheadle ist die Mary Sue von Mike Binder. Also den Eindruck hat man zumindest. Deswegen meine ich halt nicht auch, deswegen glaube ich halt auch, das ist absolut so, dass er als Hauptfigur gedacht war. Weil er ist die Mary Sue, nicht Adam Sandler. Ja, und dann hat wahrscheinlich irgendwer gefragt, ja, warum kommt da noch dieser ganze 9-11-Scheiß darin vor? Das ist ja schon ein relativ gewichtiges Thema, dessen du dich da annimmst. Schreib das mal um. So. Das ist, dann macht dann halt dann einfach nur so ein Ehedrama und das finanzieren wir dir nicht. Was langweilig. Nee, das ist sogar ganz, es ist ganz wichtig, dass das, wie du sagst, dass das 9-11-Drama drin ist, ist halt für das, was er macht, sehr wichtig. Weil es halt immer einen Grund dafür liefert, warum Don Cheadle sich halt mehr für Adam Sandler ist. Genau, aber er sich nicht ernsthaft um seinen eigenen Scheiß kümmern sind muss. Noch, ja. So wie der Film eigentlich. Genau. Wir haben es jetzt eigentlich, okay, das war unsere Folge zu Rain Over Me. Nein, wir müssen echt, also wir sind noch nicht mal an dem Punkt, wo sie sich treffen. Mein Gott. Kurz davor, ja, genau. Also Don Cheadle verabschiedet sich vom Puzzle machen, um halt seine Tochter zu ihrer Freundin zu fahren oder was auch immer. Und auf dem Rückweg, so habe ich das zumindest verstanden, das ist ein bisschen komisch erzählt, aber auf dem Rückweg sieht er wieder den magischen Adam Sandler auf seinem Rollerfahrer. Und diesmal schafft er es dann tatsächlich auch, ihn anzuhalten. Und gleich schon bei der ersten Interaktion, die beiden miteinander haben, merkt man halt, dass bei Adam Sandler halt absolut irgendwie... Da brennen nicht mehr viele Lichter. Da was nicht stimmt. Also und man muss auch... Ich muss auch dazu sagen, wir sind beide Leute, die Englisch relativ gut verstehen. Ja. Und wir haben beide uns so bei diesem Film gewünscht, es gäbe Untertitel, gab es nicht. Es hat mich richtig wütend gemacht. Adam Sandler nuschelt. Er nuschelt in einer Tour. Und die letzten 60 Minuten des Films wird fast nur noch geflüstert. Das ist unfassbar. Ich habe den von der ersten Minute an habe ich quasi alle 20 Minuten zwei Stufen lauter gedreht und es hat nichts genützt. Ja, nee, es war. Ich habe bei Stufe 40 angefangen, war bei Stufe 54 oder so. Mhm. Ich habe mehrmals während des Films den Fernseher angeschrien, redet lauter! Nee, es war wirklich schlimm. Also auch wirklich. Frustrierend schlimm. Ja. Also, wir haben den auch über Amazon Prime geguckt und da hatten wir keine Untertitel. Eben. Hätten wir den jetzt, um Gottes Willen, der hätte uns wahrscheinlich auch nicht mehr gekostet, auf DVD oder Blu-ray geholt. 4 Euro Leihgebühr für die HD-Version. Ja, wenn schon, dann schon. Ja. Ja. Wir sind committed. Ja, aber wir hätten Untertitel gehabt und es war wirklich inaudible. Und wahrscheinlich hätte der als Untertitel auch nur gestanden, in eckigen Klammern, inaudible. Inaudible muttering. Ja. Manchild mewling. Ja. Autistic screeching. Autistic, pretty much. Genau, also Adam Sandler, also Don Cheadle spricht halt Adam Sandler an, so hey, wir waren auch auf der Uni zusammen und so. Adam Sandler erkennt ihn erstmal gar nicht und fängt dann an, irgendwie ziemlich wirr zu reden. Ich kann halt wirklich, es ist sehr schwer zusammenzufassen, wie. Ja, er erzählt dann quasi nur, also Don Cheadle fragt ihn, was machst du denn so? Und John Cheadle. Adam Sandler antwortet dann, ja, ich muss halt gegen die Kolosse kämpfen und war halt in so einer anderen Dimension und so weiter. Er erklärt ihm halt, also wie niemand jemand anderem erzählen würde, dass er gerade ein Videospiel spielt, genau, Komma, ja. Dass er gerade ein Videospiel spielt. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist halt, du hast es erfasst. Und Leslie, aber erkennt dann Don Cheadle doch irgendwann wieder und die beiden gehen dann auch irgendwie noch ein Käffchen trinken. Und Adam Sandler redet halt wirklich, also abgesehen davon, dass er halt einmal über Shadow of the Colossus spricht, redet halt nur wirre, er will über irgendwie über Seelen sprechen. Dann zeigt der Don Cheadle irgendwie so eine Auswahl aus Malfarben für die Wandfarben und so. Ja, so Farbpaletten. Genau. Und weil er gerade offensichtlich seine Küche neu renoviert. Neben Colossus spielen, genau. Genau. Und hat aber wirklich dabei die ganze Zeit diese Manierismen, wie du sagst, halt wirklich vor einem Elfjährigen und auch wirklich von einem Elfjährigen, der, sagen wir mal... Ein Elfjähriger mit schwerem Asperger. Wie, genau. Exakt. Der dazu halt auch noch irgendwie schüchtern ist. Und also und halt so eine Adam Sandler Retard-Stimme hat. I beat 8 of the Colossus already. Auf jeden Fall super, super verstörend. Super strange. Eine, aber eine absolut elementar falsche Schauspielentscheidung. Die er aber knallhart durchzieht. Ja. Wow. Allein da müsste man schon irgendwie, wenn man sich die täglichen Muster anguckt, also die nochmal das Material sichtet, das man aufgenommen hat. Mhm. Das geht nicht. Das geht so nicht. Das ist, nein. Everything about this is wrong. Ja, es ist halt. Aber es hat keiner gesagt. Ja, es ist halt kein, wie gesagt, wie du sagst, er ist kein Mann, der depressiv ist oder der gegen seine Dämonen kämpft oder so. Er ist halt literally autistic screeching. Und auf jeden Fall nimmt Sandler aber, also Don Cheadle ist allerdings irgendwie relativ verzaubert oder zumindest interessiert, wer weiß. Adam Sandler nimmt ihn halt in seine Wohnung zurück. Und wie du sagst, die Wohnung von Adam Sandler wiederum ist sehr charakteristisch. Man weiß ja nun schon, dass er seine Familie verloren hat. Über seine Familie redet er gar nicht, natürlich. Und seine Wohnung ist im Grunde genommen auch so wie der Traum von so einem leicht zurückgezogenen... Das ist eine Man Cave. Ist eine Man Cave. Das alles, was er da rumstehen hat, ist eine Leinwand mit einem Beamer, einem Couchtisch und so einem Relaxo-Sessel oder einem Sofa. Ja. Und so, er hat nicht mal die Bilder, die er hat, aufgehangen. In seinem Badezimmer, in das Don Cheadle mal reinlässt, hat eine riesige Wohnung. Ja, die Wohnung ist riesig. Eine riesige Wohnung in Manhattan und quasi nur das Wohnzimmer eingerichtet. Und die Küche ist gerade in Renovierung befindlich. Mhm. Ansonsten nur so ein Schlafzimmer mit Matratze drin und einer lebensgroßen Figur von Colonel Sanders. Mhm. Obwohl in Little Nicky war es ja Popeyes. Oh, stimmt. So ganz recht wichtig, ja. Und da ist es halt der Colonel. Ja. Warum auch immer. Du kannst dir ziemlich sicher sein, weil Kentucky Fried Chicken gesagt hat, hey. Wie wär's denn mit, das stimmt. Ich hab hier diese relativ geile Menge an Geld. Komm, Adam, was geht? Das ist eine blöde Frage auch. Ich würde gerne mal so Hühnchen am Knuspern. Aha. Ja. Und ein Klo. Das übrigens viel zu sauber aussieht für jemanden in den Lebensverhältnissen von Adams. Ja, weil es eine Fantasie ist. Ja, klar. Es soll halt abgerockt sein und eine Man-Cave, aber nicht eklig, weil dann wäre es ja eklig. Und ja. Was auch noch wichtig ist, er hat eine mega Plattensammlung. Er hat eine riesige Dad-Plattensammlung. Und er redet, wenn er nicht gerade, also er redet relativ selten sogar über Shadow of the Colossus, aber wenn er das Maul aufmacht, eigentlich fast nur über Dad Rock. Er hält teilweise so flammende Lobeshymnen auf irgendwelche Dead Rock-Ikonen, Bob Seger oder Bruce Springsteen und was weiß ich. Auch eins zu eins definitiv der Musikgeschmack von Mike Binder. Ja, wo er sagte, okay, ich werde niemals für die Rolling Stone irgendwelche Kritiken schreiben, aber Gott steh mir bei, werde ich meine Heldenverehrung in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit reinbringen. Selbst wenn Adam Sandler sie vortragen muss, mit der Stimme eines geistig schwer zurückgebliebenen Individuums. Mhm. Er ist wirklich, ne, er ist wie die autistische Baby-Version von Patrick Bateman, nur ohne den Mord halt in dem Moment. Und Don Cheadle sagt auch ganz offen so, Mann, ey, deine Platten sind ja ganz schön lame, die waren damals ja schon lame, aber es ist egal. Na gut, ja, er führt ihn aus in seine Man Cave und ja, der Kontakt zwischen den beiden ist sozusagen wiederhergestellt. Am nächsten Morgen in seiner Zahnarztpraxis hat Dr. Cheadle dann gleich wieder die nächste Begegnung mit seiner geilen Patientin, die ich auch in meinen Unterlagen immer nur die geile Patientin genannt habe. Und diesmal sitzt sie halt bei ihm im Behandlungsstuhl und erklärt ihm, ja, ich schaue Ihnen ja immer zu, Herr Doktor, wie Sie halt hier im Gebäude unterwegs sind und so. Ich war schon ein paar Mal hier. Und immer wenn ich Sie sehe, wirken Sie so angespannt. Und also, wenn Sie das gerne hätten, würde ich halt gerne mal mit meinem Mund bei Ihnen da unten ran und so ein bisschen für Entspannung und gute Stimmung sorgen. Also, ich will ihm einblasen. I can make you happy with my mouth. Ja, exakt, ja. Oder so. Ja. Und du hast halt recht, also Don Cheadle reagiert halt entrüstet, was okay ist, aber wie du es dann gesagt hast, er hat praktisch so eine Art völligen Meltdown. Also er dreht völlig durch, der brüllt sie dann halt wirklich vor dem vollen Wartezimmer zusammen, dass er aufhören soll, an seinen Lulu ranzuwollen und so. Wo halt, okay, natürlich hat die Patientin in dem Moment eine gewisse Grenze überschritten, und natürlich beendest du die Situation, aber du brüllst sie nicht aus deiner Praxis raus und bist voll am Abgehen, weil dir gerade eine sexuelle Offerte angeboten wurde von einer wahrscheinlich mental instabilen Person. Es kommt ein bisschen so rüber, weil sie kennt ihn ja, ja. Na gut, nicht, dass es unbedingt eine Rolle spielt, aber sie kommt halt, sagen wir mal, sehr labil rüber. Und genau, also es ist nicht nur so, er schmeißt sie nicht nur aus seiner Praxis raus, er faltet sie vor den anderen Patienten zusammen und sagt alle Termine für den Tag ab, weil er überhaupt nicht mehr klarkommt. Und der Kontext, also es ist halt seltsam, weil man wirklich das Gefühl hat, er hat nur Nervenzusammenbruch, aber der Kontext von dem Film ist halt im Grunde genommen, dass er will, dass sie ihm einbläst. Also er ist halt tatsächlich, er ist in Versuchung, weil bei ihm zu Hause läuft ja auch nichts mehr und so. Und das macht ihn dann so fertig, dass er die halt erstmal, also dass er halt, also erstmal für den Rest des Tages, also nur noch dicht macht. Aber es ist mega bezeichnend und sagt auch viel über diesen White Anglo-Sexo-Protestant-Hintergrund des Autorenfilmers aus, dass Sex in den Filmen nur seinen Weg in Form von einer Bedrohung findet. Mhm. Nicht als Problemlöser, sondern als weiterer Komplikator. Ja, das ist richtig. Und aufgestaute sexuelle Energie freizulassen in einem konstruktiven Sinne anscheinend nie zur Debatte steht. Das ist tatsächlich kein Thema, das stimmt. Also, zumindest nicht für Don Cheadle. Das ist richtig. Das stimmt. Und das ist halt in der Tat, also ich meine, ich kann es halt schon insofern nachvollziehen, dass es halt, wie du schon sagst, natürlich wie eine undankbare Situation ist irgendwie so. Aber trotzdem tatsächlich, es wird halt nie irgendeine mögliche Lösung aufgezeigt und es hat dann immer genau diesen Anbruch von Gefahr. Das kommt dann auch nochmal später wieder. Interessant ist halt auch, dass halt nach... Ja, Gefahr jetzt nicht unbedingt, aber einfach doch, negativ. Doch, weil ja, später, ja, später, was später passiert, nimmt es auch noch ganz toll, auch wirklich super geschmackvolle Themen für so ein Drama auf alle Fälle. Was aber bezeichnend und interessant ist, ist halt, dass Don Cheadle, nachdem er dann halt erstmal seine Praxis für den Tag nicht gemacht hat, weil ihn dieses Fellatio-Angebot halt also einfach viel zu sehr aus der Bahn geworfen hat, zu Adam Sandler geht als nächstes. Und Adam Sandlers Vermieterin sagt ihm dann halt so, nee, der lebt hier seit Jahren nicht mehr. Versucht ihn dann wirklich loszuwerden, indem er sagt, der lebt hier seit Jahren nicht mehr und ich weiß gar nicht, was sie hier wollen und so. Aber dann kommt... Ein weiterer Aspekt des Films ist, der nie wirklich ausformuliert wird, dass Adam Sandler einerseits das Gefühl hat, ständig verfolgt zu werden von irgendwelchen Leuten. Andererseits aber auch ständig von irgendwelchen Leuten verfolgt oder bemuttert oder bekümmert oder zumindest irgendwie gehandelt wird. Ohne, also auch durchaus offen indirekt. Also wo die Leute ihn quasi manipulieren, das zu machen, was sie von ihm wollen. Aber das findet alles so in den ganz, ganz ausfransenden Rändern des Films statt. Ja. Es wird fast nie ausgesprochen. Und das war auch seltsam. Also man soll den Eindruck haben, dass Adam Sandler teilweise unter Verfolgungswahn leidet, weil er denkt, die CIA will ihn irgendwie fertig machen oder so. Aber es wird nie ausgesprochen, ob das jetzt wirklich so ist. Ja. Und die Leute um ihn herum. Also natürlich ist es nicht so, aber sein Anwalt und die Eltern seiner verstorbenen Frau versuchen auch ständig, ihn irgendwie zu. Wie drückt man das am besten aus? Ihn irgendwie versorgt zu wissen oder reguliert zu wissen. Es ist tatsächlich ein bisschen blöd, weil also es ist, der Aufbau ist ja folgender. Adam Sandlers ganzes Ziel im Leben ist halt, sich nicht auseinandersetzen zu müssen damit, dass seine Familie von Mohammed Atta geowned wurde. Ja. Das ist sein ganzes Ziel. Und dabei unterstützt wird er von seiner Vermieterin und auch von dem von Mike Binder gespielten Buchhalter oder Steuerberater, was auch immer, den er hat, die ihn halt praktisch abschirmen vom Rest der Welt. Und dann gibt's aber seine ehemaligen Schwiegereltern, die halt immer wollen, dass er sich erinnert und dass er sich auseinandersetzt. Und das sind halt diese beiden Kräfte, die gegeneinander wirken. Und dann gibt es halt noch diesen Aspekt von Geld, dass er halt also durch diesen 9-11-Opferfonds halt recht vermögend ist und halt diese Wohnung auch, das ist super seltsam. Und dieser Verfolgungswahn, der halt daraus entsteht, dass Adam Sandler ständig glaubt, dass Leute ihn zwingen wollen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist also tatsächlich ein Territorium, das es sich lohnt, in einem Drama zu betreten. Wenn du ein richtiges, ja, klar. Der Film macht es halt nur nicht. Ja, klar. Trauma, also Umgang mit Trauma und Umgang mit Traumaopfern und so, klar. Aber es ist halt seltsam. Also es ist halt, in der Szene taucht halt dann Adam Sandler tatsächlich mit seinem Rollerchen auf. Und Don Cheadle will halt sich mit ihm unterhalten und dann kommen halt tatsächlich diese Schwiegereltern einfach so um die Ecke und sagen so, halt, hör mal, die so, Charlie, der Rollname von Adam Sandler ist Charlie, Charlie, Charlie, rede doch mit uns und so. Und dann sagt halt Adam Sandler, und fährt dann weg. Er lässt halt auch John Cheadle aufspringen und die beiden fliehen so gemeinsam auf diesem Roller halt erstmal. Und und da habe ich kurz daran gedacht, ob der Film vielleicht, das ist halt, tut er halt nicht, weil der Film so weit gar nicht denkt, aber für einen Moment lang war der Film für mich so eine subversive Umkehrung von diesem Prinzip mit dem Magical Black Man. Weißt du, diese magische schwarze Figur, die halt so ein bisschen seltsam ist, a bit of an outlaw und dann halt irgendwie so ein Weißen, der irgendwie so feststeckt, irgendwie so inspiriert, weil bei den beiden ist es ja andersrum. Manic Pixie Retard. Er ist Manic Pixie Retard, ja. Also es ist halt ein bisschen so. Nur, ich meine, wie gesagt, es stimmt natürlich nicht wirklich, weil der Film reflektiert ja nichts davon. Aber natürlich. Das tun Filme mit Manic Pixie Dreamgirls auch nicht über den Topos. Ja, das stimmt. Aber in dem Moment ist es ein bisschen so. Also Adam Sandler, also wie gesagt, Don Cheadle setzt sich halt deutlich lieber mit Adam Sandler in dem Moment auseinander, als mit The only living boy in New York. Genau. Wo ist das denn her? Garden State. Soundtrack von Garden State. Ah, okay. Only Living Boy in New York. Das ist sehr passend. Simon und Jafunke. Mein Gott, es passt ja alles wie die Faust aufs Auge. Kannst du mal sehen. Ah. Aber auf alle Fälle, sind sie dann, genau. Und dann gehen sie in diese Punkband, wo Adam Sandler halt... Sie sind in diesen Punkclub, wo halt Adam Sandler, wie du schon sagst... Sie greifen zum Tweet in der Punkband. Genau. Und Sandler ist tatsächlich in der Band. Das ist auch seltsam, kommt auch nie wieder zurück. Er spielt halt die Drums. Er hat nämlich auch ein Drums-Kit zu Hause. Er hat ein komplettes Tonstudio eigentlich. So, komplette Instrumente für eine Band. Also für zwei Bands eigentlich. Stimmt, er hat auch eine Gitarre, er hat alles. Er hat drei Gitarren, Keyboard, Mikrofon, hat alles. Er könnte Rockband in echt machen. Ja. Also er hätte Rockband. Hätte er Freunde, ja. Wäre halt nicht der, der ist. Und dann sind die beiden halt dann so einen am Trinken nach dem Auftritt und da äußert sich das halt wieder. Don Cheadle hat Druck. Also er denkt halt offensichtlich an die Girls, aber er selber kann ja nichts machen. Ja. Und deswegen ist er dann Adam Sandler am und da muss ich auch sagen, für jemanden, der Witwer ist, auf eine sehr unpassende Art und Weise, die ist so, du bist ja jetzt auch Single, ne? Da hier die vielen, vielen hübschen Frauen hier, wie ist denn das so und so. Und das ist dann der erste Moment, wo Adam Sandler so richtig so ein Hulk-Out hat. Und dann halt auch Don Cheadle beschuldigt, irgendwie so ein Agent zu sein, der ihn halt irgendwie so irgendwas zwingen will oder so. Und der Abend endet dann halt relativ unangenehm, damit das halt der geschockte Don Cheadle halt, nachdem Adam Sandler ihn dann halt beschimpft hat und fast angegriffen hat, halt dann den Club verlässt. So. Und dann merkt man halt schon, oioioi, bei dem Sandler liegt ja so einiges im Argen. Okay, aber... Wir haben gerade festgestellt, dass wir mit dem falschen Mikrofon aufnehmen. Es war zuerst das interne Mikrofon von dem MacBook. Ich sehe aber keinen Grund darin, die Folge dann irgendwie in die Tonne zu kloppen. Deswegen entschuldigt die schlechte Tonqualität am Anfang. Sie ist jetzt besser. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann... Dann müssen wir uns ein neues Mikro kaufen, weil das ist dann offensichtlich scheiße. Mal sehen, wie hoch die Nebengeräuschfrequenz dann ist. Okay, nächster Tag. Bei Dr. Cheadle liegt ja auch einiges im Argen, weil als er in seine Praxis kommt, wird er von seinen Kollegen, einer davon Mike Ehrmantraut aus Breaking Bad, wird er von seinen Kollegen informiert, dass die geile Patientin wiederum nun halt eine Beschwerde eingereicht hat, weil sie wiederum nun behauptet, dass Dr. Cheadle sie befummeln wollte, als sie bei ihm in der Praxis war. Und weil niemand sonst da war, ist es natürlich jetzt so eine He-Said-She-Said-Geschichte und es ist nicht so gut. Es ist natürlich, und wo du das schon auf den Punkt gebracht hast mit diesem Puritanischen und so, das ist natürlich auch so eine Urangst wieder, dieses, ne? Der Ruf wird bedroht und Frauen lügen und dieser ganze Kram. Also jetzt haben wir auch noch so eine behauptete Vergewaltigung in dem Film, was auch immer ein Stimmungskracher ist. Damit muss sich jetzt Don Cheadle auch noch auseinandersetzen. Da gibt es halt eine Szene, wo die Schwiegermutter von Adam Sandler ihn aufsucht und ihm dann die Situation dem Buchhalter und der Vermieterin erklärt, das ist jetzt nicht so, also dass sie den ausbeuten würden und so, und ob er nicht irgendwie positiv auf ihn einwirken kann oder so, ist halt dieser ganze Komplex, was auch immer bei rauskommen soll. Und am nächsten Abend aber, am darauffolgenden Abend, steht Adam Sandler dann wiederum bei Don Cheadle vor der Tür. Und es ist dann auch wieder dieser Kontrast, irgendwie, es ist schon irgendwie 10 Uhr und halb elf und Don Cheadle lag schon im Bett, weil sein Leben halt so langweilig ist, aber Adam Sandler hat noch Bock und will halt mit ihm was unternehmen und ist mega unhöflich zu seiner Familie, also ist halt, man merkt ihm halt schon an, er ist halt ablehnend jeder Person gegenüber, die halt irgendwie... außerhalb von seinem Tunnelwahrnehmungskreis liegt und will halt, dass Don Cheadle rauskommt zum Spielen. Und dann gibt's halt die Szene, die ist tatsächlich auch in dem Trailer, auch in dem Deutschen, dieses, wo Don Cheadle dann sagt so, Mann, du musst doch nicht vor meiner Frau fragen, ob ich rausgehen darf, ich bin doch erwachsen und so. Und dann wartet er natürlich trotzdem auf Erlaubnis von seiner Frau und die beiden ziehen dann aber los. Und einer der drei, vier Versuche im Film an Humor. Ich habe mich auch kurz gefragt, ob der Film ein Dramedy sein sollte, wie Tiptoes, aber es geht nicht so richtig. Mike Binder hat ja diese zwei Staffel lange HBO-Serie Mind of the Married Man gemacht. Okay. Was im Grunde eine HBO-Variante von According to Jim, glaube ich, ist. Im weitesten Sinne so wie Thinking Man's Tim Allen. Und das war Jim Belushi allerdings. Das Interessante... Ja, ja, klar. Same According thing. To Jim ist Jim Belushi. Mhm. Aber Tim Allen hat ja auch... Der hat Last Man Standing, ja. Last Man Standing, genau. Ja. Und ich glaube, Mind of the Married Man ist eine etwas, also wirklich nur in sehr, sehr geringem Maße vergeistigtere Version von diesem Content. Mhm. Und das Interessante an Mind of the Married Man ist, dass die Serie gestartet ist auf HBO am, ich glaube, 21. oder 24. September 2001. Das heißt, war auch jetzt nicht so erfolgreich. Mike Binder hat nicht nur einen Grund, den 11. September so ein bisschen kacke zu finden. Maßgeblich hat es auch dazu geführt, dass Mind of the Married Man nicht der durchschlagende Erfolg wurde, von dem er es sich sicherlich erhofft hat. Du meinst halt, durch diese fürchterliche Katastrophe hatten Leute keinen Bock auf Minds of the Married Mans. Ja, die hatten auch generell keinen Bock auf Komödien. Zoolander ist auch, glaube ich, 2-3 Wochen nach dem 11.9. gestartet. Da ist was dran natürlich, ist ja. Krass gefloppt, weil die Leute keinen Bock hatten auf Komödien. Also ist es für Mike Binder auch ein persönliches Trauma? Ich würde soweit, nein, aber man muss es ja realistisch einschätzen. Wenn du da irgendwie so deine Karriere drangehangen hast oder so, keine Ahnung, ich würde schon... Nee, natürlich, das ist dann für ihn natürlich auch scheiße. Auch deswegen kotzen, also steht außer Frage. Ich meine, dieser Film wiederum ist auch sehr Mind of the Married Man, das stimmt. Ja. weil, also Don Cheadle kann sich dann halt auch Adam Sandler gegenüber ein bisschen öffnen und erzählt ihm dann halt von seinen Women Troubles. Und Sandula muntert ihn dann ein wenig auf. Und Don Cheadle trifft praktisch für sich die Entscheidung, dass er sich nun halt der Sache widmen möchte, dass er Adam Sandler helfen möchte, aus seiner Man-Cave-Welt ein bisschen rauszukommen. Und im Grunde genommen, und das thematisiert der Film tatsächlich zu einem bestimmten Punkt, im Grunde genommen läuft er vor seinen eigenen Problemen weg, um halt irgendwie Adam Sandler als ein Projekt halt stattdessen anzunehmen. Er geht zu Liv Tyler und regt so ein bisschen an, ob vielleicht man Sandler mal zur Therapie schicken müsste oder könnte. Und möglichst so, dass er es nicht merkt. Genau. Dazu kommen wir gleich. Eine Szene, die ich dann noch erwähnen wollte, weil die auch für mich sehr, sehr sprichwörtlich ist. Sandler und Don Cheadle machen dann abends Musik zusammen, also weil Sandler ihn ja auch aufmontern will und so und jammen halt mit seiner perfekt ausgestatteten Rockband da und I wish each and every one of you a very happy Hanukkah. Ja, genau. Ja. Scheiße, ich kann den Text von Hanukkah-Song nicht mehr. Aber auf jeden Fall macht Don Cheadle das so, wie er es immer macht, nämlich er war einfach die ganze Nacht nicht da, ohne seiner Frau zu sagen, wohin geht. Und als er dann zurückkommt zu ihr, sagt er halt zu ihr, ich konnte nicht anders. Ich war halt in Charlie World. Und er war so traurig und so sad und da musste ich doch, konnte ich doch nicht weg. Zuschauer von It's Always Sunny in Philadelphia werden sich ein Schmunzeln wahrscheinlich nicht verkneifen können. Ja, stimmt, da fehlt nur ein Buchstabe und man ist schon bei, ja. Damon, fighter of the nightmare. Auf jeden Fall, aber an dem Punkt ist man halt schon, merkt man halt schon, wie unaufrichtig das ist, weil natürlich war Don Cheadle überhaupt nicht sad. Also war halt wesentlich glücklicher, mit Adam Sandler irgendwie so Gitarre zu spielen, als halt zu seiner Eulen zurückzugehen. Aber deswegen ist halt wieder dieses Ganze, er will ihm helfen und so, auch irgendwie so ein komisches Konstrukt einfach so. Er war überhaupt nicht sad. Weil er lässt sich dann auch von Adam Sandler Shadow of the Colossus zeigen. Das ist dann auch noch so eine ganze Montage, wo Adam Sandler ihm halt erzählt, wie er die Colossi schlagen kann. Wo und ich dann auch macht mehrfach gesagt bekommen habe, so, das Beste an der Szene ist, dass die richtig hinkriegen, dass es nicht so aussieht, als würden sie sonst keine Videospiele spielen. Yeah. So viel, bei so vielen Sachen, wo im Fernsehen und im Film Computerspiele und Videospiele gespielt werden, sieht es immer so scheiße aus, wie sie den Controller halten und so. Und in dem Film kriegen die das richtig hin. Wo ich mir denke, ja und? Also, good for you. Ist jetzt nicht die krasseste schauspielerische Herausforderung. Und nee, im Grunde bedeutet es ja auch, dass irgendwer am Set da war, der gesagt hat, ey, Moment, so andersrum halten. Oder so. Und nicht einfach nur so wild drauf rumdrücken, sondern irgendwie, oder das kaschieren. Oder du so. Musst dich immer so mit dem wackeln, wenn du darauf rumdrückst. Es macht jetzt einen Film nicht gleich zum epochenschaffenden Meisterwerk. Es ist keine so große solche Leistung. Details halt hingekriegt werden. Obwohl ich, wie gesagt, selbst in diesem Jahr noch auf Polygon Think Pieces darüber gelesen habe, wie sehr das diese Realverfilmung der Archie-Comics auswertet, dass wenn die Xbox spielen, das so aussieht wie Xbox spielen. Yeah. So ein wirklich Orson Welles Clap Give. Super. Look how far we've come. Ja, nee, aber... Endlich werden Gamer richtig fair repräsentiert. Endlich der Respekt, den sie auch verdienen. Ja. Gamer-Equality. Nee, das, in dem Zusammenhang findet dann aber auch die Szene statt, wo Adam Sandler dann halt immer zu John Cheadle sagt, ja, fuck it, weil sie dann auch noch irgendwie ins Kino gehen und sich so einen nächtlichen Mel Brooks-Marathon anschauen. Charlie, don't say fuck it. Er sagt es zumindest, aber... I can say faggot whenever I want, faggot. Mm-hmm. You're not a faggot, you're not gay, you're not gay, man. It's just another word for you, it's just a funny sounding word. Mm-hmm. Gut, dass wir diesen wichtigen Diskurs auch noch dann abgehandelt haben. Danke, Mike Binder, warum er das sagen darf. Dass genau. du das Wort faggot and toxiniert hast. Endlich wieder sagen können, ja. Ja. Detoxiert, egal. Entgiftet. Aber ich meine, er darf das natürlich... Toxizität entledigt. Weil 9-11. 9-11. Und sie sind halt bis 5 Uhr morgens im Kino. Und ich meine, du kannst alles Mögliche sagen darüber, wie steif und humorlos und lustlos die Frau von Don Cheadle halt auch ist. Die Tatsache, dass es sie nervt, dass er ständig irgendwie nächtelang weg ist, ohne dass er Bescheid sagt, wo er hingeht, ist halt schon doof. Also man könnte, also... Ne? Und man muss zu diesem Mel Brooks Kinomarathon... auch noch sagen, also nicht nur, dass die Szene so unnötig und konsequenzlos ist wie fast jede andere Szene im Film, aber das Fake Laughter, also dieses sehr, sehr, sehr, sehr krass überhöhte Schenkelklopferlachen, das die beiden in der Szene fast mit schmerzverzerrten Gesichtern an den Tag legen, ist eine größere schauspielerische Leistung, als dass sie es geschafft haben, PS3 zu spielen. Das stimmt. Ist auch ein interessantes Detail. Shadow of the Colossus zu dem Zeitpunkt, 2007, als der Film entstanden ist, noch nicht erhältlich in einer HD-Remastered-Version für die PlayStation 3. Ah, okay. Er spielt es, glaube ich, aber auch... er spielt es, das merkt man in den kabellosen Controllern, die, glaube ich, von Drittherstellern sind. Und das ist, wie gesagt, ich kritisiere jetzt, mache genau das, was ich eben kritisiert habe. aber für die Leute ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir Gamer in unserem Publikum haben. Für diese Leute mache ich das jetzt. Genau, für die Crap. Sie spielen die PS2-Version von Shadow of the Colossus, so richtig schön mit 14 Frames und einer 256x120 Auflösung auf einem riesigen Beamer. Also nicht riesig, aber schon, also 60 Zoll Leinwand, schon groß. Und die spielen das auf einer PS3, weil damals, 2007, als die PlayStation 3 erschienen ist, noch eine PlayStation 2 quasi auf die Platine der PlayStation 3 mit eingebaut war. Ah, okay. Du konntest mit der ersten Auslieferungsversion der PlayStation 3 noch PlayStation 2 Spiele machen. Nicht, weil die Software emuliert wurde, sondern weil die Hardware noch mit gleich draufgepackt wurde. Deswegen ist es, und weil der Film halt auch von Sony Pictures produziert wurde und quasi jeder Bildschirm, jedes technische Etwas in dem Film irgendwie Sony gebrandet ist, plausibel. Das geht, das ging damals. Dann kamen die Geräterevisionen auf den Markt, die diesen Chip halt nicht mehr hatten, diesen Chipsatz. Ich glaube, damals haben sie es schon wirklich auf einen Chip alles unterbekommen. Und da konntest du keine PlayStation 2-Spiele mehr mitspielen und warst dann auf den HD-Remaster von Shadow of the Colossus und Ico angewiesen, der 2011 erschien. Und jetzt im Jahr 2017 wurde auf der E3 das HD-Remaster von Shadow of the Colossus für die PS4 angekündigt. Mhm. Ich meine, das eine Spiel komplette selber HD-Überarbeitung. Ich meine, wir haben ja die Fläche, dass wir darüber reden können. Das Interessante wie heißt es nochmal, Shadow of the Colossus, ist, dass Shadow of the Colossus sich sehr, sehr träge spielt. Okay. Also es hat eine unnötig komplizierte Steuerung, wie so gut wie alle Spiele von Team Ico. Es hat eine hundsbeschissene Kamera. Du spielst das Spiel nicht nur gegen die Kolosse, also kurz umrissen, Shadow of the Colossus ist eine komplett leere Spielwelt, in der halt nur 8 Kolosse rumlaufen und wenn der Held des Spiels diese Kolosse tötet, dann erweckt er die Liebe seines Lebens aus dem Reich der Toten wieder auf. Also, ist sogar nicht thematisch noch. Ja, ja, genau. Oh. Das wird aber, der Film schafft es nicht, diese simple Geschichte, die ich gerade in einem Satz zusammengefasst habe, zu vermitteln. Nein, kein Stück. Kein bisschen. Wie du siehst, aber ich war überrascht davon jetzt. Das ist der, das ist grob umrissen Shadow of the Colossus. Man spielt in diesem Spiel ostentativ gegen diese Kolosse, weil es die einzigen Gegner sind, die in einer ansonsten komplett leeren Welt untergebracht sind. Aber man spielt es eher gegen die Steuerung. Das Spiel ist unglaublich, es war kein kommerzieller Erfolg und es ist unglaublich ätzend zu spielen. Ich habe das gehasst. Ich habe Shadow of the Colossus wirklich nach 5-6 Stunden habe ich es weggelegt, weil ich es, und das, da reden wir von der HD-Remix-Variante, die immerhin in 30 Frames und halbwegs okayen Texturen läuft und so weiter. Höherer Polygon-Count ein bisschen. Hab ich's weggelegt, weil ich es so ätzend fand. Ich fand es so scheiße. Ich hab's total gehasst. Und in dem Film wird das Spiel aber als unglaublich süchtig machend beschrieben. So dass Don Cheadle, der laut Kontext noch nie, also Don Cheadles Figur noch nie ein Videospiel gespielt hat, ist sofort gefangen von der leicht zugänglichen, einsteigerfreundlichen Welt von Shadow of the Colossus. Was wirklich von vorne bis hinten absoluter Horseshit ist. Es ist halt so, als würdest du wirklich deine Mutter an das erste, also jetzt nicht konkret deine Mutter, aber irgendwie so einen älteren Verwandten an ein Videospiel ranführen, und das erste Videospiel, an das du sie ranführst, ist Dark Souls oder der MS Flight Simulator 2011 Pro Edition mit einem Hotas-Joystick. Und so, oh, ey, geil, ich bestell mal chinesisch, so, ich hab keinen Bock mehr zu kochen, das ist so süchtig machend. Das ist der Effekt, dieser Crack-Effekt von Angry Birds mit einem der ätzendsten, antagonistischsten Spiele of its kind behauptet wird. Das ist halt natürlich jetzt ein Kontext für die Gamers, das hätte ich jetzt nicht so... For the Gamers? Weil Sandler sagt ihm ja auch immer eigentlich schon so vor, was er machen soll und so, aber okay, das reicht dann vielleicht auch nicht unbedingt aus, wenn man immer sagt, du musst jetzt doch nach links. Die würden das alles nur noch komplizierter machen. Wahrscheinlich, Du musst teilweise 3 Tasten gleichzeitig drücken, dich die komplette Zeit in diesem Fell von den Kolossen festhalten und dabei noch klettern, während die Kamera sonst wohin schwenkt. Das ist wirklich, das Spiel ist in der Hinsicht, und selbst Leute, die das Spiel lieben, und ich gehöre definitiv nicht dazu, selbst diese Leute räumen ein, dass das ergonomisch eine Katastrophe ist. Okay. The more you know. Ja. Also, eher würde er Don Cheadle dazu bringen, Dark Souls 1 mit einem Dance Dance Revolution, mit einer Tanzmatte durchzuspielen. als dass er halt wirklich beim ersten Versuch, ja, ey, geil. Oh, das ist so süchtig machen, das ist so fesselnd. Wirklich, jeder würde sagen, okay, Videospiele sind nichts für mich. So, was ist das denn? Jetzt, nee, lass mal. Das sieht so nervig aus. Lass, ne? Lass ich hab mal, schon keinen Bock mehr. Gitarre spielen oder ja. So. Leg doch mal eine von deinen doofen Platten auf. Ja. Nee, aber... Zum 90. Mal Eric Clapton. Aber in dem Film funktioniert es natürlich und es ist magisch. So. Aber genau, als sie aus dem Kino kommen, aus dem Mel Brooks Marathon um 5 Uhr morgens, bekommt Don Cheadle dann halt einen Anruf von seiner Frau, die ihm mitteilt, sie wollte ihn die ganze Nacht erreichen, weil sein Vater verstorben ist. Den wir in einer Szene ganz kurz quasi durch den Türrahmen gesehen haben. Mhm. Eric Cheadles, Don Cheadles Eltern leben auch noch mit in diesem Haus, richtig, bei ihm zu Hause. Ja. Und irgendwie sind beide krank. Aber man hat sie nicht mal mehr sprechen hören, nur so nuscheln. Ja, nee, die sind einfach da. Ja, die waren, in einer Szene waren sie da und dann ist er tot und dann ist Don Cheadle traurig. Natürlich und, ist er das. Adam Sandler hat zu viel Aspergers, um das richtig zu raffen. Mhm. Nächste Szene quasi schon Beerdigung. Also es ist auch so Holter die Polter, wie das dann so geht, dass es auch wirklich so transparent gebaut ist, dass er gerade in dem Moment, wo er endlich mal entfesselt Spaß hat, muss er das dann natürlich wieder bereuen, weil dann nahes Familienmitglied... Das ist so scheiße. Es ist interessant, dass du das so, Dass du so ausgelegt hast, weil für mich war es so, dass ich dann dachte so, was für ein dummes Arschloch. Er sagt seiner Familie nicht mehr Bescheid, wo er hingeht. Und sie sitzt zu Hause mit den Kindern und sein blöder Dad ist tot und sie ist ganz alleine. Aber letztendlich hast du natürlich recht, das, was er macht, nämlich dass er halt irgendwie ins Kino geht und mal lachen will oder so, mal lollen will, ist halt harmlos. Und das ist wieder dieses Puritanische, das stimmt. Diese hundsmanipulative Scheiße. Trotzdem möchte ich noch kurz sagen, bevor man in den Mel Brooks Marathon geht bis 5 Uhr morgens, kann man auch mal Leuten eine SMS schicken. Kann man auch mal vorher Bescheid sagen. Genau. Aber ja, genau. Im Grunde genommen zerstreiten sich dann er und Sandler ein bisschen, weil Sandler, wie du schon gesagt hast, keine Schnalle hat und ihn halt dann auch noch eine Pussy nennt, weil er nach Hause will und so. Und ja. Und ja, im Grunde genommen verhärtet das halt nur diesen Entschluss von Cheadle, dass er ihm halt helfen muss. Halt. Ja, es wird dann halt so ein Bruch in diese Buddy-Story eingeflochten. Kurz. Ja, und dann aber kümmert er sich dann nochmal mehr um ihn. Weil dann bei der Beerdigung wird sein Anwalt oder sein Buchhalter oder Finanzmensch vorbeigeschickt. Mhm. Ach, ja, genau. Und sagt dann Don Cheadle hier, das tut dem Adam Sandler voll leid, dass er dich so angetadelt hat. er möchte gerne $1 Million schenken. Und dann sagt Don Cheadle so, nee, ich brauche keine $1 Million. Und wir sehen dann noch im Umschnitt seine riesige Wohnung mitten in Manhattan. Und ja, stimmt, Don Cheadle braucht keine $1 Million. Er ist tatsächlich die Art von Mensch, die sagen kann, wenn ihr angeboten wird, dass sie $1 Million haben kann, die sagen würde, nee, komm, lass mal. Und lehnt das dann ab und ist dann aber auch nett zu dem Finanz-Romi-Mann. Das ist übrigens die Rolle, die gespielt wird von Mike Binder, genau. Dem Regisseur. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also, ja, ist halt Mittel so. Also er ist, ja. Halt, er ist nicht schlecht. Nee, er ist nicht furchtbar. Er ist nicht Quentin Tarantino, wobei schon. Quentin Tarantino, sehr, sehr guter Schauspieler. Masterclass. Genau. Aber Don Cheadle sagt, komm, nimm dir was zu essen und setz dich hin, hab eine gute Zeit auf dieser Beerdigung. Ja, oder nee, das Andacht, ist schon die nächste Szene, also in der nächsten Szene. Ja, das ist quasi so der Leichenschmaus bei Don Scheudel genau. Zu Hause. Und Don Schniedel. Und da ist dann auch wieder eine Szene, wo sich halt Adam Sandler halt 1:1 benimmt wie ein 11-Jähriger, weil er kommt dann rein, um halt einen Happen zu essen und stellt dann fest, dass die ganze trauernde Familie von Don Cheadle zu seinem großen Missfallen halt einfach da bleibt, weil die da wohnen und setzt sich dann halt auf die Küchenzeile und... Das passiert später. Da bringt er ihn irgendwie nach Hause mit. Das ist nicht in der Szene, wo sein Buchhalter vorbeikommt und wo die alle in Anzug. Nee, die ist dann ja aber vorbei. Er lehnt die Million ab und die nächste ist die Szene dann, wo er mit den Platten bei richtig. Ja, genau. Und sitzt dann halt so auf der Küchenzeile mit Kopfhörern auf und ist autistisch am Kreischen. Ich fühle mich übrigens sehr unhöflich wirklich gegenüber Autisten die ganze Zeit in diesem. Aber es hat sehr viel mit Sandlers Performance zu tun. Entschuldigung, aber wir beschreiben nur das, was wir sehen und das, was wir sehen, ist ziemlich unambivalent. Ja. Aber er benimmt sich halt wirklich wie so ein Elfjähriger, der so ein Tantrum hat. So. White People. Was und wir machen? Da der Regisseur halt. Die nächste Szene ist dann. Oh Gott, ey. Ist das schon mit John Delancey in den Plattenladen? In der nächsten Szene, es ist halt auch so redundant, weil man jetzt schon gesehen hat, dass Sandler Probleme hat, ist er bei Don Cheadle in der. Er besucht ihn in seiner Praxis. Und hat wieder so ein Hulk-Out, genau. Richtig und, am Abgehen. Und schlägt ihn halt wirklich fast zusammen, so irgendwie. Nimmt auch die halbe Praxis auseinander. Ja. Das bekommt dann auch die geile Patientin mit, die wieder zu einem Termin kommt, den Don Cheadle aus Gründen, die keiner von uns beiden so richtig verstehen konnte, halt einfach angenommen hat. Weil er denkt, er muss jetzt. Dann auch so gebrüllt. Es läuft ja zu dem Zeitpunkt schon ein Rechtsstreit zwischen Don Cheadle und dieser Frau. Im Grunde schon. Wegen sexuellem Fehlverhalten, sage ich jetzt mal. Und sie vereinbart aber noch irgendwie eine Nachuntersuchung oder keine Ahnung, nochmal quatschen oder so bei ihm im Büro. Und er sagt zu, was völliger Schwachsinn ist. Ja. Du solltest eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo jemand gegen dich klagt, nicht mehr mit dem reden. Ich glaub, der aus Film, Selbstschutz. Ich glaube, der Film will halt implizieren, er hat keine Wahl, aber es ist die dümmste Erscheinung. Nee, er hat eine Wahl. Er könnte einfach sagen, so nein. Ja, eben. Der Film hat auch die Wahl, so ich kümmere mich nicht um diesen Rechtsstreit, weil er egal ist und nichts zur Handlung beiträgt. Macht er auch nicht. In dem Moment aber sieht halt Adam Sandler die geile Patientin. Genau, und findet es geil und sagt dann halt zu ihm so, ey, Alter, ich dachte, die alle, von der wir sprechen, ist voll hässlich, aber die ist ja voll hot. Ey, Alter, was machst du denn? Is that the blowjob girl? Yeah. Oh, she's so hot. Und das she's awesome. Look at her leg. Und das halt direkt nach einer Szene, wo er halt praktisch Don Cheadle fast in seiner Praxis zusammengeschlagen hat. Egal. Don Cheadle nimmt die geile Patientin mit in sein Büro, in seine Praxis, wieder zu zweit alleine. Spitzenidee, two thumbs up. Ja, und er macht auch die Tür zu. Schön die Tür zu machen, damit auch keiner mitkriegt. Es wird bestimmt nicht so ablaufen wie beim letzten Mal. Nee, also diesmal. Also, es ist halt tatsächlich so, da kommt dann das zweite Komödien-Highlight des Filmes, wo er sich hinter seinen Schreibtisch setzen will und diese Frau ihn praktisch zwingt, sich vor ihr breitbeinig auf den Schreibtisch zu setzen und sie sich in den Stuhl davor. Und man denkt so, oh oh, jetzt geht's los. Aber sie will sich dann tatsächlich nur bei ihm entschuldigen. Grapscht die ganze Zeit aber dabei so auch an seinem Schritt rum und so. Ja, sie legt beide Arme auf seine Oberschenkel. Und ihm fällt nichts Besseres ein als so eine Denkergeste. Er sitzt auf seinem Schreibtisch, während eine Frau vor ihm kniet und ihren Kopf zwischen seinen Beinen hat. Und er geht erstmal in so eine Denkerpose und verschränkt die Arme und setzt seinen Kopf auf seine Hand und denkt so, naja. Welche Menschen verhalten sich so? Ich meine, die Szene soll natürlich witzig sein, weil sie halt optisch an so einen Blowjob erinnert. Ich fand nicht mal, dass die Szene witzig sein sollte. Aber ich bin mir 100% sicher, dass es gewesen sein muss, weil das ist ja Absicht. Du machst so einen Aufbau ja nicht ohne Absicht. Und auch hier der Kontext wieder dieses, eigentlich hätte er gerne den Blowjob gehabt, stattdessen entschuldigt sie sich für ihren Verhalten und eigentlich ist es natürlich besser, aber eigentlich ist es für ihn auch scheiße und das ist halt irgendwie dieser Headspace, in dem der Film sich befindet. Aus einer Drittquelle wissen wir auch, dass Mike Binder auch so ein komisches Ding mit Blowjobs hat. In Mind of the Married Man soll es mal so einen Episodenplot gegeben haben, wie die Hauptfigur, gespielt von Mike Binder, sich als ultimative Erfüllung einer Sexfantasie wünscht, dass eine Frau an ihm den Fellatio praktizierend, während er sich im Fernsehen die drei Stooges anguckt. Ich finde die Gedanken tatsächlich amüsant, dass er denkt, das ist so eine universelle Männerfantasie und nicht total weird. Wie seltsam ist das? Du guckst dir dann halt so drei Männer, wie sie Physical Comedy machen, an. Und wahrscheinlich bist du dann so am Lachen, dass du sich in so Lachkrämpfen windest, dass sich deine Körpermitte allein schon in dieser sich spontan anbietenden Öffnung, sag ich mal, sich bewegt. Oder keine Ahnung, was ist... Was geht in Menschen vor, die sowas geil finden? Ich weiß es auch. Oder die zumindest voraussetzen, dass man irgendwie so auf so eine, so eine schiefe, lustige, komische Art und Weise, komische Art und Weise, denkt, ach, ja, Männer halt. Ja, mir fällt dazu überhaupt nichts ein. Also wo kommt das, auf welcher Ebene kommt das nicht polymorph pervers rüber? Eben. Hier, bei Stooges, wie heißen sie? Crackles, Snapple, Crackle und Pop. Nee, die drei Stooges, dazu kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ratte, Knatte und Flatte, Curly. Warum fragst du mich das? Was weiß ich über die Three Stooges? Die Stooges! Man kennt ja gerade mal die Marx Brothers in Deutschland. Die Three Stooges, keine Ahnung. Ratte, Knatte und Fjatte. Ja, aber einer von denen hat möglicherweise Curly, echt? Ja. Ratte, Fjatte und Knatte. Das ist süß. Batman heißt in Schweden auch Lederlappen. Auf alle Fälle, es kommt dann nochmal, es kommt nochmal eine Szene mit dem Mike von Mike Binder gespielten Buchhalter, wo er Don Cheadle halt erklärt, dass er den Sander ihn halt mag, weil er dessen Familie überhaupt nicht kannte und im Grunde genommen halt dann auch mit ihm sozusagen, also. Also Don Cheadle findet es gut, dass. Adam Sandler findet es gut, dass Don Cheadle um die Existenz von Adam Sandlers Familie nicht Bescheid weiß. Genau. Und beziehungsweise die nicht kannte. Ja, also da er diese Wissenslücke besitzt, für Adam Sandler irgendwie besser zu akzeptieren ist in seinem Umfeld oder sowas. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Also ich meine, Don Cheadle kennt er ja auch nur aus einer Zeit, wo seine Frau noch gelebt hat. Ja, aber da kannte er sie ja noch nicht. Das ist ja gut, der Punkt. Aber also das doch, ist so ein großer Unterschied. Also, ja klar, es ist ein Unterschied in dem Film, aber... Mhm. Dort, ich sag jetzt nicht, dass es also real Sinn ergibt, aber in dem Film ergibt es Sinn, weil genau darauf für Adam Sandler ist ja seine 9-11-Familie wie so ein großer roter Rage-Button, auf den man drückt und dann fängt er halt an zu. Genau. Und das, deswegen mag er Don Cheadle, weil der halt praktisch auch mit diesem Teil, den er ausgeblendet hat, nichts zu tun hat. Jetzt kommt die Szene, wo Don Cheadle versucht, Adam Sandler mit einem Therapeuten zu verkuppeln, ohne dass er es merkt. Gespielt von Q aus Star Trek. Genau. John Delancey. Zu der Szene fällt mir jetzt auch nicht viel ein. Also, ja, außer dass es halt irgendwie komisch ist, dass dieser Film das ständig, also dass er beides erzählt. Einerseits die Angst von Adam Sandler davor, von seinem Umfeld, durch irgendwie Gaslighting manipuliert zu werden und der Tatsache, dass Don Cheadle exakt das tut. Genau, ja. Es wird Don Cheadle arrangiert in einem Plattenladen eine Begegnung zwischen John Delancey und Adam Sandler. Und John Delancey führt auch ein erstaunlich therapeutisch klingendes Gespräch mit ihm später in so einem Café. Ja. Wie fühlst du dich denn deswegen, Charlie? Das stellt halt sehr, sehr, also rhetorisch eindeutig Therapie-Lingo. Er ist halt Therapeut und kein Schauspieler. Und dann flippt Adam Sandler aus, weil er von Don Cheadle gegaslightet wird into Therapy. Ja, also genau das. Ja. Gaslighting ist übrigens bezeichnet den Prozess, in irgendwas hineingeschwindelt zu werden. Ja, Manipulation. Ja. Unter Vorspielung falscher Tatsachen. Genau. Und da, mir ging halt an dem Punkt Adam Sandler mega auf die Nerven mit einer bratzigen Art. Ja. Aber du hast natürlich recht, es ist halt auch von Don Cheadle im Moment halt eine wirklich dumme und beschissene Aktion. Auf alle Fälle, das scheitert dann halt. Q kriegt auch noch fast eins aufs Maul. Ich frage mich auch, welcher Therapeut irgendwie in so einen Deal einwilligt. Ja, ja, komm mal mit, wir versuchen mal, den zu therapieren, ohne dass er es mitkriegt, dass er gerade therapiert wird. Das ist doch Schwachsinn, das bringt auch Adam Sandler nichts. Ja, stimmt. Das ist, also die Art, wie in dem Film mit Psychotherapie und Depression umgegangen wird, ist absolut horrifying. Mhm. Also wir werden so viele, ich weiß gar nicht, ob der das aus realer Erfahrung irgendwie herbemüht oder kann ja eigentlich nur. Ich weiß es nicht. Die Art und Weise, wie Patienten, also Therapeuten mit ihren Patienten umgehen und Patienten untereinander, das allgemeine Verständnis von psychischen Problemen ist komplett out of there. Total, aber ich kann dir sagen, bei Q weiß ich es nicht, aber bei Liv Tyler, also nächster Schritt, ist halt, dass Sandler dann doch bei Liv Tyler in die Therapie geht, weil er sieht, dass sie geil aussieht. Hot Therapist. Also das ist halt wirklich der Grund. 9-11 Therapist making me horny. Ja. Ho, ho, ho. Ja, ja. Ja. Und man merkt sogar, kurioserweise merkt man, in den ersten Szenen, die Sandler und Liv Tyler zusammen haben, gesagt, ja. Also zumindest hatte ich den Eindruck, dass Sandler plötzlich aufhört, diese geistig zurückgebliebene Persona zu verkörpern. Und plötzlich halt auch seine ganze Körperhaltung wieder aufrecht wird und er zumindest für ein, zwei Szenen aufhört, ständig seine Visage zu so einer Grimasse zu verziehen, sondern wahrscheinlich einfach durch die physische Präsenz und körperliche Attraktivität von Liv Tyler irgendwie so gerade gerückt wird. In späteren Szenen legt er das ab und wird dann halt wieder, kann dann wieder sein Acting so fließen lassen. Aber wenn der Film in Sequence gedreht wurde, also chronologisch Szene nach Szene, dann würde das Sinn ergeben, dass an der Stelle Adam Sandler, der Mensch, nicht als Figur, einfach Probleme hatte gegenüber, wie heißt sie nochmal? Liv Tyler richtig zu spielen. Es ist halt eine sehr interessante Theorie. Also, dass in dem Moment sozusagen sein Ego, sein Bedürfnis, diesen maladen Bub darzustellen, irgendwie so überritten hat, weil diese attraktive Schauspielerin anwesend war. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine interessante Theorie. Es würde Sinn ergeben, weil Adam Sandler ja jetzt für viele Sachen bekannt ist, aber nicht dafür, ein schauspielerisches Schwergewicht zu sein. No. Und ich meine, er kann diese eine Sache spielen. Er hat ja auch offen eingeräumt, dass er Angst hatte vor dieser Rolle. Was uncharakteristisches Zeigen von Schwäche ist auf Sandlers Seite. Und dass er da einfach in einem anderen Film ist, wenn er dramatisch spielen muss. Weil in diesen sonstigen Filmen muss er entweder gar nicht schauspielern, so wie in Grown-Ups, oder wie in Little Nicky halt ständig grimassieren und chargieren. Ja, klar, natürlich. Also für ihn ist er wird natürlich eigentlich als Schauspieler nie gefordert. Und, ja, ich meine, Punch Drunk Love ist halt schon, aber es ist halt das eine Beispiel. Das ist das eine Beispiel. Ja. Und halt 9-11 Retard. Aber der Vorwurf, dass er mit Grown-Ups und Grown-Ups 2 im Grunde nur mit ein paar Kumpels in Urlaub gefahren ist und dabei eine Kamera hat laufen lassen, kommt nicht von ungefähr. Nö, das würde ich auch nie abstreiten, dass es so ist. Aber auf alle Fälle, was ich zu Liv Tyler sagen wollte, bei der Figur ist es halt definitiv halt auch einfach Wish-Fulfillment, wie sie sich verhält. Also eine sehr attraktive Therapeutin, die super devot ist. Und okay, ich versuche jetzt mal abzukürzen, ob es was bringt, weiß ich nicht. Aber der Film beginnt dann auch auf der Stelle zu treten, als Adam Sandler in Therapie bei ihr geht, weil er sitzt halt dann immer da, wie halt wirklich auch wie so ein nörgelnder Sechsklässler, der halt geil auf seine Lehrerin ist. und redet halt irgendwie darüber, dass er ihr nur auf die Möpse guckt und so. Und I need to put my headphones back on und so. Und sie ist halt immer nur so total piepsig und And how does that make you feel, Charlie? It can be over if you wanted to, Charlie. Charlie, what do you do for fun? Das ist halt Liv Tyler in dem Film. Ja, nee, und es ist halt so... Das ist gerade eigentlich ziemlich gelungen. Ja, ja. Es hat mich halt auch irgendwie genervt, weil sie ist halt... Also, das ist halt, du hast recht, das ist halt die Darstellung von Therapie, ist halt, sie ist halt einfach nur mega devot und lässt ihn halt da so rumkaspern und in der letzten Sitzung, die die beiden zusammen haben, sagt sie dann aber zu ihm, pass auf, wenn du dich halt nicht öffnen kannst, dann ist es, kannst du auch keine Therapie machen. So, du musst mit jemandem reden, Charlie. Und dann geht er halt raus und Don Cheadle wartet offensichtlich bei jeder von Adam Sandlers Therapiesitzungen vor der Tür, weil er so wenig Bock auf seine Fam hat, dass er das lieber macht. Ja. Und dann setzt sie sich hin und dann kommt die große Schlüsselszene, wo Adam Sandler dann Don Cheadle von seiner Familie erzählt. Und ja, endlich ist der Damm gebrochen. Und wie du gesagt hast, es ist halt borderline unverständlich, akustisch, was er da redet. Ja. Er hebt halt an seiner Frau halt lobend hervor. Das ist das Wenige, was man versteht. Dass sie nie genörgelt hat. She was so perfect. She was never nagging. She wasn't nagging. She was the perfect wife. I could do whatever I wanted. And she was so loving. She was so helpful. She was so. Ja, genau. Pretty much. Also, und so wie keine einzige Frau, die in dem Film noch lebt, ist. Adam Sandler hatte die eine Frau, die nicht nörgelt, also in der Welt des Films. Außer Liv Tyler natürlich, die auch ein Fußabtreter ist. Entschuldigung, das war jetzt ist so zu hart. Aber ihre Rolle ist so, ja. Ja. Lässt sich ja auch von Don Cheadle zu Street Therapy. Stimmt, hasseln. Ja. Ja. Aber auf alle Fälle, Adam Sandler erwähnt noch, seine Frau war very female, was ich jetzt halt auch eine seltsame Aussage finde, weil erstens, was im ist Kontext, das? Ja, total. Very female. Aber erzählt dann halt eben, und ich fand halt diese Vorstellung, die wir dann hatten, aufgrund unserer Erfahrung halt so witzig, dass Don Cheadle im Grunde genommen auch kein Wort versteht von dem, was Adam Sandler redet. Ja, und aber auch halt so einfach nickt und lächelt. Verständnis simuliert und einfach nur ihn reden lässt. Das ist jetzt wichtig für ihn. Okay, werde ich das ist jetzt wichtig für ihn. Wenn ich sag jetzt nicht, dass ich nichts davon verstanden habe, aber er hat, glaube ich, einen Durchbruch. Haben wir ja schon. Ja, genau. auf alle Fälle, ich bin echt gespannt, ob wir es noch schaffen. Aber dieser Durchbruch hat aber erstmal für Adam Sandler unmittelbar keine positiven Konsequenzen, nee, weil man sieht ihn dann zu Hause und im Gegensatz zu vorher, wo er sich halt mit Kolossus und Chinesisch und Rollerfahren ablenken konnte, hat er jetzt so Flashbacks zu seiner Familie, während er durch seine Wohnung läuft und als er zieht eine Knarre aus dem Schuhkarton, rennt raus auf die Straße und versucht im Grunde genommen halt diesen berühmten Suicide by Cop zu machen. Und richtet auch vor einem Coffeeshop seine Waffe auf zwei New Yorker Polizisten. Mhm. Immer eine gute Idee. Immer eine super Er würde das nicht überleben. Realistisch gesehen wäre er innerhalb von 3 Sekunden tot. Ja. Er schafft es aber, die einzigen zwei Polizisten in New York zu erwischen, die den Finger nicht juckend schon am Abzug hängen haben. Und der eine überwältigt ihn dann. Aber der wäre... man kann natürlich auch sagen, er ist... Von 80 Schüssen durchsiebt. Man kann natürlich auch sagen, Aktion, er ist ein Weißer. Abziehen. Ja, klar, er ist weiß. Aber trotzdem könnte man auch davon ausgehen, selbst unter den Umständen... Er sieht aus, als wäre er arm. Das ist auch wieder richtig, ja. Und wir kommen in einen Teil des Films, den ich kaum fassen konnte, dass er noch stattfindet, nämlich die Gerichtsverhandlung um Adam Sandler. Er kommt sogar vorher noch in die Klapsmühle. Man muss dazu sagen, wir haben vor kurzem einen Podcast gehört von The Dollop, wo es um einen es ließ uns nicht los, ja. Einen Nervenarzt aus New Jersey aus dem 19. Jahrhundert ging, der der Theorie anhing, dass Geisteskrankheiten bakterielle Ursachen haben. Also, dass psychische Krankheiten somatische Ursachen haben. Und dass man bei Leuten, die unter Depressionen oder Wahnvorstellungen leiden, einen Entzündungsherd aus dem Körper entfernen muss. Und der damit angefangen hat, seinen Patienten wirklich tausende von Zähnen zu ziehen. Und als das halt nicht langfristig positive Resultate zeigte, einfach sich die restlichen Organe bis auf Herz und Gehirn sich vorzunehmen und die einfach munter aus seinen Patienten rausschnibbelte und dadurch halt zu einigem Renommee sogar gelangte. Der war eine Koryphäe auf seinem Gebiet zu der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und ja, horrifying. Aber da, war noch kein Ding, den Rest des Films habe ich mir halt vorgestellt, wie er in dieser Klapsmühle in New Jersey die Zähne gezogen bekommt. Man muss es sich halt irgendwie... Übrigens, diese Folge von The Dollop ist tatsächlich furchtbar. Das ist und extrem empfehlenswert, wenn man es aushält, weil es halt auch sehr gut ist. Und ist sehr eine sehr, sehr gute, sehr, sehr lange Folge darüber, dass es halt wirklich eine amerikanische Variante von Josef Mengele gab. Ja, und dass institutionelle Gewalt halt schrecklich ist. Aber auf alle Fälle tritt nun auch noch BJ Novak auf den Plan, bekannt aus The Office und aus... TVs BJ Novak. Ja, und aus Inglourious Basterds. Und, The Little Man, The Little Man, genau. Fall mir ins Wort, wenn ich halt irgendwas vergesse, noch was wichtig ist. Ich, davon unabhängig falle ich dir so ins Wort. Aber im Grunde genommen dreht sich das bei der Verhandlung darum, ob Adam Sandler halt freikommt oder halt erstmal institutionalisiert wird. Und da Liv Tyler und Don Cheadle kämpfen natürlich für ihn. Eingewiesen wird, ja. Institutionalized, ja. Das ist nicht dasselbe in Deutsch. Und BJ Novak trollt dann Adam Sandler noch in so einen Zusammenbruch vor versammelter Mannschaft. Diese ganze Gerichtsverhandlung ist halt seltsam, weil ich mir nicht, also weswegen wird er jetzt angeklagt? Naja, er hat halt schon Leute mit der Waffe auf der Straße bedroht. Genau, ja, okay. Er hat versucht, Polizisten mit einer Waffe bedroht, aber... er hat auch Passanten mit der Waffe bedroht. Ja, und... Die Aufgabe von BJ Novak als Staatsanwalt ist es jetzt zu belegen, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Und das macht er, indem er ihm quasi vor Gericht Bilder von seiner Familie zeigt, indem er ihn halt wirklich, also seinen Autismus an der Wurzel quasi hart triggert, damit er irgendwie ausflippt vor Gericht. Es ist allein schon, also an dem Punkt ist es, überschlagen sich die Ereignisse in ihrer Absurdität und es ist halt, an dem Zeitpunkt war ich halt noch halb am Verdauen, dass der Film plötzlich im Family Court stattfindet und zu so einem Gerichtsdrama wird, wo ostentativ über irgendwelche Vergehen, aber im Grunde über die menschliche Integrität und die Persönlichkeitsstruktur von Adam Sandler gerichtet wird und das irgendwie keiner anspricht. Und der Richter dann aber auch so ein crazy Maverick ist, der außerhalb der Box denkt und die zwei Parteien dann bei sich ins Richterzimmer ruft und sagt so, überlegen Sie sich gut, was Sie tun wollen. Richtet er dann sein Wort an die Eltern der verstorbenen Frau von Adam Sandler. Sie treffen am Ende die Entscheidung, ob er eingewiesen wird oder nicht. Und ich dann so, hä, warum die jetzt? Warum, hä? Das war super seltsam. Was geht ab, Film? What the movie, hell? Und ich will auch sagen, wir haben die Schwiegereltern nicht die ganze Zeit über vergessen. Die kamen nicht weiter vor. Nein. Und jetzt ist es plötzlich mega wichtig, was die denken, was die sagen. Und aus irgendeinem Grund... Einmal kurz trinkt Don Cheadle mit der Mutter von... Das hatte ich aber erwähnt. Aber, ja. Trinkt da kurz einen Kaffee und sie sagt dann so, stay away from this man, he is dangerous. Nee, sagt er, glaube ich, er soll ihm helfen oder so. Echt? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Sei es wie es sei. Auf alle Fälle ist es... es gibt ja noch übrigens der Richter wird gespielt von Donald Sutherland. Ja. Und wenn als BJ Novak seine Aktion mit dem Foto bringt, als sie dann ins Richterzimmer ruft, bringt er auch noch diesen coolen Spruch, dass er halt praktisch BJ Novak Gangrape im Gefängnis androht. Warum? Weil der Richter kann doch nicht einfach den Staatsanwalt ins Gefängnis schicken. Ich verurteile sie wegen Millennialismus zu Arschvergewaltigung im Gefängnis. Nee, es ergibt keinen Sinn, aber es ist passiert. Ich bin Südstaatenrichter in New York. Das ist meine neue TV-Serie. Oh, das vor ein paar Jahren. Ja, auf alle Fälle wird aber Adam Sandler, weil der Richter so ein Maverick ist, kommt er frei, er kommt wieder raus. Und dann ist es aus irgendeinem bescheuerten Grund, den ich nicht weiß, auch noch irgendwie wichtig, dass die Schwiegereltern diese Wohnung kriegen, in der er war und er umzieht. Aber wahrscheinlich halt so, es gibt ja noch so eine Versöhnungsszene zwischen ihm und den Schwiegereltern, die auch halt wo er dann seiner Schwiegermutter ganz schnell so ein Küsschen gibt. Ja. Und er sagt dann halt auch noch zu Genius. What the shit? I always think of them every day. Na, na, na. Und, I love you. All I'm feeling towards you is love. Ja, genau. What? Und, why? No. Hä? Und Adam Sandler hat dann halt eine eigene Wohnung. Und da fuck. Und die richtig gute Idee, die Don Cheadle dann hat, ist, zusammen mit Liv Tyler, der besten Therapeutin der Welt, dass er bei einem Pizza-Date, bei einer Pizza-Party, Adam Sandler mit der geilen Patientin von ihm verkuppelt, die ihn wegen Vergewaltigung anklagen wollte. PS3 und Pizza spielen. Was, schlimmstes Date ever. Wir sehen auch, also diese Patientin kommt dann in die Wohnung und steht so verloren in der Ecke rum, aber es entwickelt sich dann auch nichts. Also, nö, die sitzt dann halt so da und... Die sitzt da, die nimmt nicht mal Platz oder so. Wir verlassen, glaube ich, die Szene einfach in dieser beklemmenden Situation. Ja, das soll, glaube ich, nicht beklemmend sein. Ich bin mir aber auch nicht sicher, weil du ja, hast... Ja, es wird so ein bisschen inszeniert wie so eine Ad-Hoc-Familie, die sich dann um Charlie herum gebildet hat, aber darauf kennen wir einfach die anderen Figuren nicht gut genug und Liv Tylers Rolle in diesem Gefüge weit jenseits dessen, was ein Therapeut mit dir erarbeitet. Du solltest als Therapeut, also nicht, du würdest nie zwei Patienten von dir verkuppeln miteinander, heimlich, ja, mit so einem nicht anderen mal, Typen. Also der, offen, oh ja, an dem Punkt ja schon offen und dann halt quasi die dann zu so einem, sogar noch die Pizza für die PlayStation-Party holen und so. Das ist so ein Kappes. So seltsam, ja. Was für Leute werden in Amerika Therapeuten? Ja, da kann ja wirklich jeder Depp da ankommen und sagen, ja, ich mach das jetzt einfach. Ich bin jetzt so eine Art irgendwie Oprah-mäßiger Engel im Leben von irgendwelchen Schwachmaten, die das selber nicht geschissen können. Und die Zähne kommen raus! Nein, ja, ja. Und wir entfernen halt mal den Magen und Großteile des Dickdarms. Spoiler. Sodass halt irgendwie vom Hals bis Anus eigentlich nur noch so ein halber Meter Schlauch ist, was alles durchflutscht. Jesus Christ, dieser Podcast hat das mich, Ding ist halt, man hat auch keine... Verfolgt mich bis heute noch. Das ist einer der besten Folgen. Man Sehr hat halt gut. auch keine seelischen Probleme, wenn man tot ist, ne? Das ist halt auch noch so ein Aspekt. Denn das ist, aber er hat seine Todesfälle teilweise in die Statistik als geheilt noch mit einer Frage. Ja, haben ja auch keine Probleme machen mehr. Die Buchführung hat er von einem ehemaligen Patienten übernehmen lassen, der keine Zähne, keine inneren, also nur so Bruchstücke von inneren Organen hatte und immer noch bekloppter war als eine Scheißausfliege. Höchstwahrscheinlich. Es ist so. Es vielleicht ist der nackte ein Horror. Mehr. Es ist der nackte, gottlose Horror. Auf alle Fälle zurück zu Sandler, weil wir müssen ja. Auch eine Art nackter, gottloser Horror, aber langweiliger. Wir sollen, glaube ich, glauben, also was der Film uns suggeriert, ist, dass Sandler jetzt dadurch, dass er halt diese Begegnung mit seinen Schwiegereltern hatte und halt sich irgendwie einmal oder zweimal im ganzen Film der Tatsache gestellt hat, dass seine Familie tot ist. Dass es ihm ohne, dass er die Einrichtung der Räume, des Raumes, in dem er sich befindet, zerlegt oder jemandem körperlich Gewalt antut. Genau. Und weil es jetzt, weil die geile Patientin zu ihm ins Haus gelotst wurde, zur Pizza-Party, dass jetzt alles okay wird mit ihm oder so, ich weiß es nicht, ich glaube schon. Und weil wir ja noch so andere Sachen haben, jetzt kommen wir zu dem Plot, auf den der Regisseur auch keinen Bock hatte, nämlich dem Plot von Don Cheadle, wie er dann halt Jada Pinkett Smith anruft und auf dem Handy und so, ja, mir ist gerade klar geworden, dass ich dir zu selten gezeigt habe, dass ich dich lieb habe. Tschüss. Und seine Frau dann am Ende der Leitung einfach so, oh, es ist schön, dass er das endlich zu mir sagt. Und, oh ja, tschüss. Ja, und sie sagt dann auch eigentlich nur so, ey, ja, dann hol doch mal die Kinder ab und komm nach Haus. So, also, weil ich dachte auch gerade daran, dass, also der Film, die Frau ist halt immer am sich beschweren, dass sich Don Cheadle ihr nicht öffnet und ihr nichts sagt und so. Aber das macht sie ja auch nicht. Die sind ja beide auf dieselbe Art und Weise total verkrampft. So. Und daran ändert sich auch am Ende nichts. Das ist ihr Drama nicht gerade kredibil gestaltet wird, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Ja, aber war mir nach dem Anruf halt... Hat auch keinen Payoff oder so. Ja, ich war mir nach dem Anruf halt echt nicht sicher, ob das jetzt ein Bummer sein sollte oder ob... Nee, ich glaube, das war hoffnungsvoll. Das war so, weil sie so emotional reagiert, oh, jetzt setzt die Heilung an. Es war halt wirklich so Tyler Perry-mäßiges Niveau an Scheiße. Obwohl Tyler Perry seine Filme wahrscheinlich nicht so ausplätschern lassen würde, sondern es hätte mindestens noch einer AIDS bekommen. Also ja, das hat gefehlt. So, ja, dass Don Cheadle halt einfach, nicht weil er fremdgegangen wäre oder mit irgendjemandem Sex hatte, sondern einfach AIDS bekommen. Wegen unkeuscher Gedanken. Weil er sich seiner Frau zu spät erst geöffnet hat. Ja, davon bekommt man AIDS. Laut Tyler Perry schon, ja. Und es ist jetzt nicht mal ein Witz. Naja, nee, in dem Film ist es ja so, dass halt man durch Bumsen AIDS bekommt, wie es halt auch in echt geht. zum Teil. Aber ich war ja, aber auf die kindergartenmäßigste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Also das ist halt ein Morality-Tale, das stimmt halt. Das ist hier kein Morality-Tale, weil am Ende niemand was gelernt hat. Am Ende ist es nämlich so, dass Don Cheadle wird dann halt auch noch der Empfänger von dem blöden Roller, Motorroller von Adam Sandler, schwingt sich darauf und beschwingt in den New Yorker Abend ab. Zu den Klängen von Pearl Jam. Und meine persönliche Theorie ist halt, dass er nicht nach Hause fährt, sondern einfach weiter und weiter und weiter fährt und halt der nächste Adam Sandler wird. Er kauft sich auch eine Wohnung, kauft sich Shadow of the Colossus, und weil das wollte er die ganze Zeit. Das ist ja das, was er eigentlich will. Ja. Aber du hast halt recht, wir sollen halt davon ausgehen, dass das Ende hoffnungsvoll gedacht ist. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ja. Ja, dass der Film dann auch nicht wirklich endet, sondern dass eigentlich den entscheidenden Payoff nicht bietet, auf den so manipulativ und holzhammermäßig hingearbeitet wurde, hat mich dann am Ende auch nochmal erstaunt. Was sollte das? Der Film konnte sich nicht für eines der Themen entscheiden, die er beackert hat. Nee. Und konnte sich dann auch für kein richtiges Ende entscheiden. Also, why the fuck? Er sagt nichts aus über 9/11. Nö. Er sagt nichts über Traumata. Nein. Er sagt nichts über die Ehe von Don Cheadle. Also, wenn dann halt Sachen, die grob falsch und eigentlich irreführend sind und nicht gerade hilfreich für Leute, die sich tatsächlich in psychischen Krisen befinden. Ja, exakt. Das ist genauso die Form von behaupteter, allerdings wirklich ausdrücklich nur behaupteter und fiktiver Heilung. Mhm. Die so nicht existiert. Und wenn es das war, worauf der Film hinaus wollte, dann hätte er es wirklich ganz anders formulieren müssen. Und dann kann man auch kurz tatsächlich noch zu dem Titel kommen, wie du am Anfang angeteased hast, die Liebe in mir. Ja. What? Ich glaube, es ist halt einfach die Sahne, die sich in den Bällen von Sandler angestaut hat. Hot, so horny. Ich meine, ich glaube, was gemeint ist, ist natürlich die Liebe zu seiner Familie, die er verdrängt, schätze ich mal. Aber dadurch, dass der Film durch Auslassung eigentlich so klare Verbindungen zwischen Psyche und Wohlbefinden und Eros in die Welt setzt, dadurch, dass er es halt so prägnant auslässt. Ja, eben. Also, und aber wie gesagt, Don Cheadle spricht es bei deren zweiten Treffen schon an, so, ey, warum bist du nicht mehr im Bumsen? Ja, klar. Es ist... Also, im Grunde genommen wäre irgendwie recht offen, wenn das halt irgendwie tatsächlich gemeint wäre. Ja, aber das ist ja dann nur der deutsche Titel, den der Verleih ausgesucht hat, warum auch immer. Wahrscheinlich, wegen der toten Familie. Weil sie durch die stundenlange Analyse zum selben Ergebnis gekommen sind wie wir. Ja, und oder so. Denken, diese Anspielung auf die angestaute Samenflüssigkeit in Adam Sandler würde halt zu einem sehr, sehr kasse machenden Titel gereichen. Aber Rain Over Me verstehe ich genauso wenig. Nee, das ist halt dann wiederum dieser komische Musikplattenfetisch für Dead Rock. Übrigens, nur damit halt keiner sich wundert, ich hatte ja, glaube ich, am Anfang der Folge gesagt, ich wollte noch was sagen, auf das ich zurückkommen wollte. Ja, sehr gut. Ich hatte das schon wieder vergessen, aber gut, dass du dich selber dran erinnerst. Aber es ist im Grunde noch nicht so viel, weil es geht nur darum, dass halt ich immer in dem Film an die Theorie von Will Manica denken musste, dass halt im Grunde genommen Rain on Me halt diese Fluchtfantasie von Don Cheadle ist. Dass halt eben halt Adam Sandler dieser Magic Sprite, dieser Magical Hobo ist, der im Grunde genommen nur in seiner Fantasie existiert, was natürlich nicht stimmt. Aber es ist letztendlich, ist es die einzige Linse, durch die man den Film gucken kann, ist halt dieses, das ist halt dieses Wishful-Film. Ein Great Gazoo-Szenario. Und du hast es im Grunde genommen schon gesagt, als du gesagt hast, Don Cheadle ist eine Mary Sue. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht weiter ausführen, weil es ist letztendlich so. Es ist dieses Wish-Fulfillment, dass du deinen Manic Pixie Retard triffst und es dann aus Gründen, die nicht wirklich erfindlich sind, halt einfach, ja, alles wieder gut wird. Was halt in dem Film auch extrem schlampig gelöst ist. Ja. Also, dazu wollte ich jetzt gerade noch irgendwas sagen. ich hab's vergessen. Aber ja, also es ist halt im Grunde genommen, dieser Ehekrisenplot war halt so ein bisschen wie die Hausaufgabe, auf die der Regisseur gar keinen Bock hatte. Ich weiß nicht. Also ich denke schon, dass der Regisseur halt irgendwas über Beziehungen und Ehe sagen wollte. Aber was? Ja, dass Männer halt ihre Mancave brauchen und ach so, ja, okay. Ja. Bis morgens um 5, ohne Bescheid zu sagen, sich so Filme angucken müssen, damit sie halt. Ich meine, Don Cheadle sagt es ja in einer Szene auch zu Liv Tyler so, I want to be a man and do man things und so. Ja, ich weiß. Und, ja, aber du hast halt auch eine Familie, so, kannst dich ja nicht. Also es wird ja wohl möglich sein, dass du dir irgendeine Art von persönlichem Freiraum im Gespräch mit deiner Gattin erarbeiten kannst. Also da wird sie ja wahrscheinlich Verständnis für haben. Ja, eben, es gibt in dem Film halt nur diese, zwei Extreme. Ihr werdet ja nicht als, aber es sind auch irgendwie so zwei Idioten, die das halt nicht hinkriegen, miteinander zu reden. Eigentlich müssten die ja what we have is a failure to communicate. Ja. Nee, ich meine, das kann man auch anders beschreiben, ohne dass man noch diesen riesigen Fremdkörper von 9/11 Familientrauma da drin haben muss. Mhm. Aber dann wäre der Film halt sehr, sehr egal. Dann wäre das halt sowas wie Four Seasons von Alan Alda. Das Ding ist halt, dass der Film tatsächlich nichts aussagt. Also, ja, genau, also Filme über Familienväter, die Inui haben, gibt es ja 60.000. Ja. Und dieses 9/11-Gimmick reißt halt nichts raus, so gesehen. Also es trägt aber auch nichts zu der Geschichte bei. Ja, also natürlich ist er immer so der noch dramatischere Spiegel für Don Cheadle, aber das, was der Plot wahrscheinlich erreichen will, nämlich, dass man sich dann so gegenseitig heilt in seinem Schmerz und so, das transportiert sich nicht. Und das ist schon hart, weil der Film sich sehr, sehr viel Zeit dafür nimmt, genau das zu machen. Um nochmal ein bisschen zu mich bei anderen zu bedienen. Will Manickers Theorie läuft ja daraus hinaus, dass es... Will Manicker ist übrigens einer der drei Moderatoren von Chubbles Trap House, die auch meine Filmanalyse zu Rain Over Me gemacht haben. Ja, auch hörenswert. Ja. Aber seine Theorie, und das ist halt, wie gesagt, also ich schließe mich da nicht an, aber halt ist halt das, was Adam Sandlers Familie passiert ist, nämlich, dass sie bei diesem riesigen, tragischen Ereignis umgekommen sind. Halt sozusagen die Wunschvorstellung von Don Cheadle ist. Weil er wäre seine Familie los, aber gleichzeitig hat er auch eine Tragödie erlebt und ist deswegen hat er dann auch noch eine Entschuldigung, halt zu sich zurückzuziehen und mental wieder 12 zu werden. Und das ist halt eine sehr fiese Lesart, die man natürlich haben kann. Ja, wenn man sie ein bisschen modifiziert und einfach sagt, dass der Autor da auch so seine eigene Sehnsucht danach bemitleidet zu werden, quasi in dieser Plotline umsetzt, dann ergibt es schon Sinn, wenn man so sagt, ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen der Wunsch von Mike Binder, das halt mal zu spüren, dieses bedauert zu werden und von außen das Gefühl zu kriegen, dass man es halt auch schwer hat. Es ist ja die schulmeiste Art, seine Familie loszuwerden. So eine klassische weiße Dad-Weltansicht, dieses, dass man sich irgendwie missverstanden und nicht gehört man fühlt. Man hat es schwer, ja. Umgeben ist von Leuten, die es halt auch schwer haben und deren Rechte jetzt irgendwie akzeptiert werden, so wie Faggots halt, dass deren Belange ernst genommen werden, aber die von so Familienvätern, die ja nur das Beste wollen, aber zu selten Blowjobs bekommen, während sie die drei Stooges gucken, dass die halt auch mal eine Stimme bekommen sollen. Das ist das, was ich so aus diesem Film mitnehme, was sich an mich transportiert, dieses... Ja, sehr, sehr durchschaubar verklausulierte Selbstmitleid von einem weißen Autor, der irgendwie auch mit in diese amerikanische Opfernarration mit rein möchte. Ja, also weil der Film halt auch eben Adam Sandler alles vergibt, was er macht, obwohl er wirklich, also jetzt ohne Scheiß, halt ein gefährlicher, gewalttätiger Typ ist. Aber alles, was er macht und auch seine komplette sich zurückziehen auf die Reife eines Elfjährigen, muss ihm halt nachgesehen werden, weil 9/11. Und das ist halt, es geht halt extrem von dem weg, was, glaube ich, echte Trauma-Opfer erleben. Ja, klar. Und es ist, vielleicht, du hast wahrscheinlich recht und es ist wahrscheinlich tatsächlich so eine Fantasie. Viele Autoren, ich nehme mich das selber ja nicht aus, verwirklichen in ihren Büchern ja auch Lebenswelten. Wishful-Filmen ist auch erlaubt. Das ist halt ja, in diesem Fall. Ja, was heißt erlaubt? Das lässt sich halt nicht vermeiden bei so kreativer Arbeit und gerade bei so Sachen, die vielleicht auch mehr ins Unterhaltungsfach reingehen. Ich glaube halt schon, dass der Autor von Triple X sich dann auch so im Grunde nur vorstellt, okay, wie kriege ich jetzt die elaborierteste Art und Weise hin, mir so Action-Stunts in Buchform vorzustellen, die ich mir als Fünfjähriger erträumt habe. Und man geht halt immer an so einen Ort hin zurück, in dem man sich entweder hineinwünscht oder in dem man emotional resonieren möchte. Und Mike Binder hat sich eben diesen Rahmen gesucht und versucht halt einfach, ich meine, du versuchst dich ja auch als Autor in Figuren auszuleben oder durch Klar. Figuren zu leben und zu sprechen und zu existieren, also eine Seite von dir zu zeigen, die du einfach in deinem normalen Leben nicht präsentieren kannst in irgendeiner anderen Form. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie so einen Typen cosplayen, der 9/11 seine Familie verloren hat, aber du könntest, du wärst dann halt ein fürchterlicher Hustenhappler. Ja, aber stellen wir einfach mal in den Raum, dass du dich an manchen Tagen so traurig fühlst, weil du zu selten einen geblasen bekommst, wie jemand, der an 9/11 seine Familie verloren hat. Und wo du dann so denkst, ja, Moment, das ist ja, vielleicht dramatisiere ich das Ganze jetzt ein bisschen zu sehr in meinem Kopf und beschäftige mich geistig auf eine andere Art und Weise damit. Mike Binder ist hingegangen und hat dann halt dieses Drehbuch dazu verfasst und diesen Film dazu gedreht. So gehen andere Leute damit um. Und ich möchte noch mal abschließend ganz kurz sagen, nachdem du mir erzählt hast, wie der Film zustande gekommen ist, habe ich Mitgefühl mit Adam Sandler. Weil so seltsam seine Darstellung in diesem Film auch ist, die Rolle ist so schlimm geschrieben und so kitschig, dass es mit Brad Pitt und Tom Cruise wäre genauso schlimm gewesen. Wollte ich gerade sagen, stell dir mal vor, Brad Pitt hätte das gespielt. Was zur Hölle? Wie hätte das ausgesehen? Wie hätte Tom Cruise in der Rolle? She Was? Was so good. What the She never nagged. What the fuck? Genauso schlimm. Genauso schlimm. Nee, Nein. aber auf eine andere, auf eine, auf eine. Nee, auf eine andere Art und Weise schlimm. Auf eine distinguiert andere Art und Weise schlimm. Ja, irre. Ja, aber kein bisschen weniger schlimm. Nee. Wow. Und das will ich nochmal kurz sagen. Und da muss ich sagen, ich bin nicht der größte Adam Sandler-Fan der Welt. Aber er hat halt was probiert. Ich meine, er hat auf seine seltsame Art und Weise hat er versucht, das umzusetzen, was der Film ihm gegeben hat. Sogar, also, wo er Zweifel hatte. Und ich denke halt nicht, dass er halt glücklicher hätte aussehen können. So, auch selbst wenn er ein besser Schauspieler wäre. Er hätte diese Mongo-Stimme weglassen sollen, ganz ehrlich. Er hätte zumindest versuchen können, ganz normal zu sprechen. Okay, touché. Das schon mal. Aber wenn wir da anfangen, Er spielt halt wirklich viele Szenen in dem Film halt auch wirklich wie ein Komiker. Also ist ja auch okay, er ist ja auch einer. Und es kommt halt einfach, wie gesagt, die Rolle an sich ist schlimm, aber es macht es halt nicht besser. Also nein, dieses ganze, im Gegenteil. Die ganze Interaktion mit seinen Schwiegereltern und so, alles. Ja. ja. Oh. Also wie gesagt, also er macht es auch nicht besser. Er macht ja, Eton sagen würde, Katastrophe. Okay, also dann die Frage, ist es eine Empfehlung? Nein. Also wirklich Nein. 2 Stunden, die ich nicht mehr wiederkriege. Und, Es ist einer dieser klassischen Filme, wie man sie oft auf Langstreckenflügen, glaube ich, auch zu sehen bekommt. Also einer, was man positiv vielleicht über den Film sagen könnte, das ist ein Film über den 11. September, den man sich angucken kann, während man gerade in einem Flugzeug sitzt und fliegt. Das stimmt. Ohne, dass man halt irgendwelche Panikattacken bekommt. Aha. Allerdings wird man dabei auch, glaube ich, ganz gut einschlafen können, wenn man zwischendurch nicht von dem Rumgekrakele von Adam Sandler wieder geweckt wird. Was der Fall sein würde, weil, wie gesagt, also ich, wie oft in diesem, also er flippt halt schon viel aus in diesem Film. Oh ja, ja. Ist halt so. Aber es ist auch so ein Adam Sandler-Trademark, dieses Ausrasten. Klar, natürlich. Nee, also viele Sachen, die er macht, sind halt sehr Trademark. Auch diese gewalttätige Ader und so, dieses gewalttätige Manschild und so, was ja in Punch-Drunk Love halt auch der Fall ist. Aber es kommt halt, also ich habe erheblich besser kontextualisiert. Ja, eben. Kontext. Kontext ist wichtig. Ja. Punch-Drunk Love auch keine Happy Madison-Produktion. Nope. Ja. Aber ey, das, wie gesagt, wie dieser Film überhaupt vermarktet werden konnte, wie das zustande gekommen ist. Das hat ja, wie gesagt, Adam Sandler ja produziert. Ich finde, ich kann es mir schon vorstellen, weil einfach, hat er dann gesagt, am Ende gesagt, so ja, wenn den Typen sonst keiner spielt, mache ich das halt. Wink, wink in Richtung Oscar Academy Awards Nominierungskomitee. Ich weiß es halt auch nicht, ey. Wollte Adam Sandler damit wirklich... Was? Ja, das Ding ist halt, also alles, was du eben über Autoren gesagt hast, als Schauspieler wollen sich ja auch ausleben. Und die haben ja, glaube ich, auch dieses... Ja, aber Adam Sandler ist nicht, du hast nicht auch der recht, Typ, der die Herausforderungen sucht. Ja, aber vielleicht 2007 schon, wer weiß das schon, keine Ahnung. Ich meine, er hat ja auch ein Ego und so. Und wenn Leute ihm sagen, ey, du kannst bestimmt richtig gut, oder ich weiß es nicht, aber es ist alles natürlich Spekulation von mir, keine Ahnung. Ja, ja klar, am Ende kann man nur raten. Ja. Ah ja, und du? Fandst du den gut? Ich habe gerade schon gesagt, nee, auch nicht. Also, ich wie gesagt, missglückte Prestigedramen sind halt mit meinen Lieblingsschlechten Filme, aber der ist einfach zu lang. Wir machen die aber auch tatsächlich zu selten. Ja, gibt es noch so ein paar Kandidaten. Gibt noch einige. Ja, und er ist zu lang und halt nicht schräg genug. Also ja. Also da ist halt, wie gesagt, der Film, wo halt Gary Oldman so einen kleinen Kleinwüchsigen auf einem Trike spielt. halt noch eine andere Hausnummer. Ja. So wie diese Dorffilme. Das ist so geil. Tiptoes ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Bis heute. Weil wir da ziemlich konzentriert über den Film reden. Und ich auch. Ich mag die auch total gerne. Wir beide halt. Also ich dich vergleichsweise selten unterbreche und ich auch nicht so viel rumstammele. Nee, Tiptoes ist manchmal mit wenig Äs und Füllselwörtern durch den Podcast gleite, aber auch eine der Folgen, die am wenigsten gehört wurden. Ja, und ganz ehrlich, leider. Wer sie noch nicht gehört hat, die ist echt gut. Und der Film ist halt auch echt irre. Also auch wenn diese Folge jetzt... Folge 3. Diese Folge jetzt Folge 23. Folge 23, am 11. September. Da ist uns das, glaube ich, auch gelungen. Ich habe das Gefühl, Relativ, wir haben auch, war nicht besonders witzig, aber vielleicht auch ganz gut, dass wir es nicht drauf angelegt haben. Man fickt nicht mit dem 11. September. Nee, macht man nicht. Inshallah. Außerdem, wie wir von Adam Sandler jetzt und seinen Comedian wissen, man sollte nicht unbedingt immer selber einschätzen, wie witzig oder nicht witzig man gerade ist. Man ist da oft nicht der Beste. Nee, aber natürlich... Mich aber sehr gefreut, wenn Norm Macdonald zum Gastauftritt gehabt hätte. Norm Macdonald hätte den Richter spielen können. Das stimmt. Das wäre richtig gut gewesen. Mann, das wäre richtig gut gewesen. Ja. Wahrscheinlich auch so. Nee, kein Bock. Entschuldigung, aber also selbst wenn ich damit an einem Tag $50,000 verdienen würde, ich sitze lieber zu Hause und gucke Golf. Ach so, also Ridiculous Six, schon okay, aber ja. Rain Over Me, ja, ja. Ey, come on, ja. Nope. Ja, das genau das ist, Gott, ja. Wen spielt er denn nochmal, auch wieder nur so du, ein... Du, das habe ich längst vergessen. Der in einem Umschnitt halt irgendwas blökt oder so, auch wirklich nur eine Zeile. So ja, ungefähr Wörter. 20 Sekunden Screentime oder so. Norm Macdonald. Aber echt, wer bei Happy Madison alles sein Vehikel finanziert bekommt. Ja, also Bucky Larson, Born to be a Star, muss wirklich abgrundtief schlecht sein. Das ist ein Film über Nick Swartzen, wie er einen Pornodarsteller spielt, der einen Mikropenis hat. Oh mein Gott, richtig, er hat keinen großen Schwanz, er hat einen Mikropenis. Das ist der Gag, ja stimmt, oh Mann. Warum ist mir jetzt wieder eingefallen? Metascore von 2 oder so. Der Film muss richtig hardcore schlecht sein. Es ist übrigens wirklich, ich fühle mich fast schlecht, dass wir Leute tatsächlich jetzt auf die Existenz von Bucky Larson überhaupt hingewiesen haben. Das ist nicht okay. Happy Madison, wir könnten ein ganzes Jahr lang nur so viel über Happy Madison machen. Ja klar. Inklusive Funny People und wie wir sehen auch inklusive Rain Over Me. The Year of Happy Madison. Ja. Aber wir würden dann am Ende wahrscheinlich uns freiwillig einweisen und unsere Zähne ziehen lassen. Mhm. Und Dickdarm raus. Verrückt werden, ja. Das ist wirklich eine biblische Strafe. Uiuiuiui. Und es stehen noch 2 Sandler-Vehikel aus. Unter anderem Regie Robert Smigel bei irgendeinem Filmprojekt. Das habe ich auch eben gesehen, ja. Robert Smigel. Und aber auch, glaube ich, Mitautor an Pixels oder so. Also, ja, kann sein. Es ist erschreckend, was für vordergründig witzige Menschen Adam Sandler hat. Ja, Adam Sandberg. Adam Schmenderberger. Andy Samberg hat ja auch in einem Adam Sandler-Film mitgespielt. Auch wirklich hardcore schlecht. That's my boy. Ja. Yeah, wo also Adam Sandler diesen Charakter spielt, der als Kind von seiner Lehrerin vergewaltigt wird. Mhm. Und daraufhin zum Medienhelden wird oder so? Ja, zum gefeierten Schüler an seiner Schule wird. Ja. Ja, ich meine, dieses Happy Madison Geld ist halt sweet, ne? Denke ich mal. Außerdem, wie gesagt, ich glaube, man hat selten die Gelegenheit, in so vielen schlechten Sachen mitzuspielen, wie als entweder Komiker oder Horrorfilmdarsteller. Also da ist also wirklich die Skala nach unten offen, leider oft. Und nicht jeder, der halt komisches Talent besitzt, hat halt entweder einen tollen Agenten oder einen super Geschmack bei Drehbüchern oder halt Bock auf Geld. Sandula. Kein Bock auf Geld, meine ich. Ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, soll ich noch einen Film empfehlen oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Warum denn nicht? Okay, dann empfehle ich mal ganz schnell, da fiel mir nämlich ein, als wir den geguckt haben gerade, von Terry Gilliam, König der Fischer, der halt auch ein Film ist, mit einem Magical Hobo, Magical Manchild, der eigentlich auch einen kitschigen Umgang hat mit Traumabewältigung, aber halt in gut. Und halt, weil Terry Gilliam ist halt auch visuell ganz toll und mit richtig schöner Inszenierung und so. So, das ist meine Empfehlung. Stimmt. The Fisher King, Terry Gilliam. Was könnte es denn aus dem Topos für Positivbeispiele geben? Schwierig, ne? Es ist wirklich nicht einfach, ne? Dieses, wo einer den anderen so aus so einem seelischen Tief herausholt und es nicht irgendwie scheiße rüberkommt. Castle Freak. Das ist ein super Beispiel für mich. Es ist, wie gesagt, der Castle Freak ist in einem seelischen Tief. Ja. Und Geoffrey Coombs auch. Mhm. Hat auch unter seiner Familie zu leiden. Ja. Und ist in einer patriarchalischen Gesellschaft. Genau. Für den Castle Freak da. Sie werden auch aus ihrem Trott gerissen. Genau. Sie reißen sich auch gegenseitig ein bisschen aus ihrem Alltag heraus. Und so. Exakt. Castle Freak auch halt so ein bisschen außen. Ein bit of an Outlaw. Und von daher. Oh ja. Kleiner Schwerenöter. Also. Castle Freak. Ein ganz weit schlimmer. Ein kleiner Rebell. Okay, ihr findet uns auf Twitter unter sophiefee_berlin. Ja. Ihr findet uns auf der Webseite www.sophiefee.de. Fragst du mich das? Ich halte immer die Wahrscheinlichkeit offen, dass ich die URLs halt falsch sage. Sie ist sehr einfach. Und dann halt dieses mit www.face.de. Face.de/. Genau. /sophiefee_berlin. Ein Wort, glaube ich. Punkt. Ja, genau. TMP. Und ja. Das war's schon. Nach 2 Stunden und 16 Minuten. Ja, ich weiß, das. Man kann es kaum glauben. Es ist genauso wie wir bei For Rain on Me saßen und das war's schon. Ja. Oh. Fröhlichen 11. September euch allen. Happy 9/11. Fröhlichen 11. September. Na, na, na, na, na, na, na. Das ist ganz schön schlimm. Ich weiß auch nicht. Ich bin @alexandraplatz auf Twitter. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich out of line und geschmacklos. Und @f_deutschland auf Twitter. Mhm. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. 9/11 überall. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la